Wenn der Morgen heranrollt, für dich und mich und diese einsame Stadt, manche Menschen haben gar kein Geld. Jeden Tag und jede Nacht kannst du ihr Weinen hören, kannst du ihre Furcht sehen. Manche Menschen haben gar kein Geld. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hey. Du machst das aber auch nicht gleich mit deinen Texten. Ich gebe einen Tipp, auf dem Stück spielt Mark Knopfler Gitarre, aber es ist nicht von Dire Straits. Ach, ich bin nicht so gut im Liedtexte raten. Aber schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch am Tag des Leuchtturms. Wir bringen euch auch ein bisschen Licht in die Dunkelheit und passen auf, dass ihr nicht an den Klippen der Desinformation zerschellt. Haha. So ein Leuchtturm ist schon eine feine Sache. Wo der immer nur so blinkt, ne? Ich habe nur so kurz Licht in der Wohnung. Ja, das ist, weil die Lampe sich ja dreht und dann immer nur kurz halt. Bling. Aber ich war mal auf einem Segelschiff und dann ist so ein Leuchtturm echt eine feine Sache, wenn du nachts so ein Segelschiff steuern kannst. Schön wahr. In der Tat. Tja, solange der Strom nicht ausfällt, funktioniert das wunderbar. Ja. Ja, ja. Früher gab es ja Feuerchen, heute ist das ja alles elektrisch betrieben. Ja, die Tage werden jetzt mal kürzer, wie verstehe ich das? Das heißt, wenn kürzer, Tage kürzer werden, dann ja, es wird weniger ja, Sonne. Es wird ja teilweise schon um 10 Uhr dunkel jetzt. Ja, es gibt einen neuen Negativrekord der Erde. Die Erde dreht sich ja nicht mit gleicher Geschwindigkeit. Mal dreht sie sich schneller, mal dreht sie sich langsamer. Generell dreht sie sich ein bisschen schneller als 24 Stunden an einem Tag. Aber derzeit ist es genau umgekehrt. Jetzt haben wir seit 3 Jahren eine negative Entwicklung gehabt dabei und die hat sich jetzt ja maximiert auf, wie viel sind es? 1,59 Millisekunden. Damit ist es ein neuer Rekord. Ich meine, das kann man natürlich nur mit extremen, mit nuklearen Uhren messen. Ne? Das kriegen wir ja selber nicht mit. Das hat ja auch wirklich im Endeffekt nur Auswirkungen auf irgendwelche automatisierten Systeme, die synchronisiert werden müssen. Da gibt es ja ab und zu mal eine Schaltsekunde, die eingeführt wird bei der Uhrzeit, wo die ganzen Systeme auch programmiert werden müssen. Wenn das jetzt noch 2-3 Jahre so weitergeht, müsste eine negative Schaltsekunde eingeführt werden. Allerdings sagen die Forscher, dass sie nicht davon ausgehen, dass es weiterhin sich die Erde weiterhin beschleunigen wird, sondern dass es wieder in die andere Richtung geht. Es gibt ja auch langfristige Datenreihen dazu. Es kommt immer mal wieder vor, dass die Erde ein bisschen schneller sich dreht in einem Jahr, ein bisschen langsamer im anderen. Wissenschaft ist noch nicht so ganz darüber im Klaren, warum das genau so ist. Es gibt einige Theorien, aber überhaupt gar keine wirklichen faktenbasierten Experimente, die irgendwie dazu geführt haben. Ich meine, wie will man das auch prüfen? Die Erde kurz anhalten, ein bisschen schneller drehen lassen, besser nicht. Und also wenn euch die ganzen Ereignisse in letzter Zeit ein bisschen zu schnell vorkommen, vielleicht liegt das auch daran, dass die Erde sich ein bisschen schneller dreht. Der Kingsburn hat es mir schon vorweggenommen. Kingsburn hat mir schon die Pointe geklaut. Also ich denke, ein Tempolimit, Migrantenquoten und weniger Gas verbrauchen würde da auf jeden Fall helfen. Ja, ich meine, wir müssen uns generell von diesem überkommenen postkolonialen Prinzip der Zeit verabschieden. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal, dass die Zeit vom alten weißen Mann erfunden wurde und irgendwelchen Naturvölkern aufgedrückt wird, die dadurch unterdrückt werden. Das passt ja sehr gut dazu. Ja, die alten weißen Männer haben damals die Sonne so eingestellt, dass die halt regelmäßig 24 Stunden und so. Das erinnert mich auch an so Flacherdler, die haben doch auch drauf irgendwie gesagt, wenn das das ist, dann müsste die Erde ja eigentlich schneller drehen oder so. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das, aber das erinnert mich ein bisschen leicht locker daran. Ja, oder die Holographie-Leute, die sagen, ja, die gibt es einfach nur einen Programmierfehler in der Sonne. Ja, dass man runterfallen müsste. Nee. Ja, es gibt ja auch dieses mit dem Jupiter irgendwie. Der ist ja so groß, dass der und die Sonne, also dass der sich nicht wirklich, also zwar schon irgendwie um die Sonne dreht, aber nicht direkt um die Sonne, sondern durch dem seine eigene Masse um so einen Punkt irgendwo daneben oder so. Okay. Und vielleicht werden wir auch vom Jupiter angehalten oder beschleunigt oder so. Jupiter kommt immer näher. Oh. Die Sonne Ich ist komme weit von kalt. dir. Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter. Ja, beim Jupiter, sagt der Asterix. Nee, das war ja anders. Das hat er gesagt. Von Twitter hat das Vorsicht. gesagt. Immer. Nix, nix gegen meine Religion hier. Was denn Gallisch? Gallo-römisch, ja, Achso. auf jeden Fall. Nee, ich mag eher die Urbezeichnung. Also ich würde den Herrn dann Zeus nennen. Ja, ach komm, jetzt sei mal keine beleidigte Leberwurst aus dem Weltall. Ja. Du kannst ja meine Religion jetzt hier nicht diffamieren. So Okay. geht es nicht, Preis. Da werde ich mich bei der Ferda Attermann beschweren. Ja, aber Religion, Religion ist doch durch Wissenschaft widerlegt und Wissenschaft ist immer hundertprozentig akkurat und Ich macht sage jedem immer, Herz zu wenn Späße. werd erst mal vom Blitz getroffen und erzähl mir dann nochmal, dass Zeus irgendwie keine Macht hat. Tja, ja, hier hat ein Forscher, der Direktor der französischen Atomenergiekommission, sich einen kleinen Spaß erlaubt. Und es gehen ja sehr viele Bilder vom James-Webb-Teleskop, was neu hochgeschossen wurde durch die Gegend. Der hat einfach mal ein Bild einer Salami gepostet und gesagt, das ist ein tolles Bild. Coole Idee. Diese Details, jeden Tag wird eine neue Welt enthüllt. Super, Ja, ja. die Salami-Welt. Ist sie nicht lecker? Chorizo. Ja. Das Sein Ziel sei ist. es gewesen, die Menschen daran zu erinnern, sich vor Aussagen von Menschen in Autoritätspositionen zu hüten. Also quasi so Idioten wie ihr selber. Okay. Aber wäre doch prima für, wenn du jetzt so eine Low-Budget-Science-Fiction-Serie drehen willst, ist die Idee doch Gold wert. Deinen Ja, ich muss an den Lavaplaneten hast ganzen du anderen schon. Memes denken, von den ganzen anderen Bildern, die irgendwelche Küchentische zeigen, mit irgendwelchen Mustern drauf. Ja, ja, vor Aussagen von Menschen in Autoritätspositionen soll man sich hüten, denn auch hier werden nicht immer die Wahrheit gesagt. Was? Und Fehlinformationen können leichter verbreitet werden, wenn den handelnden Personen vollstes Vertrauen geschenkt wird. Okay, das mit den Vertrauen lassen wir mal außen vor, aber Autoritätspersonen. Ja, das ist natürlich eine Message, die wir so unterschreiben können. Ja, schon, aber da ist ja auch ein einsamer Rufer in der Wüste mit. Das wird eben allgemein nicht gemacht. Ne? Selbst wenn das irgendwie im Hinterkopf von verschiedenen Leuten ist, dann wird das eben nicht bedacht. So. Oder wird nicht geprüft oder wie auch immer. Das spielt schon eine ziemlich seltene Rolle. Tja, ich hätte jetzt gedacht, als Chef der französischen Atomenergiekommission hätte er gar ein paar andere Dinge zu erledigen. Aber gut, vielleicht ist er auch so frustriert, dass er das direkt machen musste. Oh, der Drachenlord. Ach, kommen wir direkt zu den wichtigsten Themen. Weltraumaffne, Drachenlord. Ja, Drachi. Verbreitung von Gewaltvideos, Ermittlungen gegen Drachenlord. Ja, da ist er wieder. Ja, der macht ja gerade seine Tour irgendwohin. Ist hoch umstritten, wo er sich denn überhaupt aufhalten soll. Na, na, na, na. Du bist ja voll nicht im Drachengame. Der ist schon lange wieder stationär in irgendeinem Keller. Man weiß noch nicht so genau. Ja, ich verfolge das nicht so ganz, aber hier gibt es wieder neue Nachrichten. Und das ist ja immer ein Crowdpleaser, der Drachi, deswegen ja. Er soll Gewalt oder tierpornografische Inhalte verbreitet haben. Kann man das nicht zuordnen? Oder ist das ein Mischmasch aus beidem? Oder. Gute Frage. Tja, also, der Drachi hat selber gesagt, ihm wurden Computer und Datenträger beschlagnahmt. Ja, und er bestreitet, tierpornografische Inhalte verbreitet zu haben. Warum nicht? In seinem laut eigener Aussage speziellem Forum habe er allerdings Videoinhalte geteilt, die einen Fetisch bedienen würden. Reden wir hier von Furries oder worum geht's da? Also ich bin da wirklich überhaupt nicht im Thema drin. Ich fand's nur lustig. Es geht da um sogenannte Luans, aber das wirst du nicht genau wissen. Aha. Will ich das auch nicht googeln? Ja. Der wird halt, ja, ich glaube, der wird uns doch öfters mal mit irgendwelchen Nachrichtenartikeln begegnen. Der hat jetzt ja ja, ist ja mittlerweile eine Institution im Internet. Das kann man gar nicht anders sagen. Ne, Madlon, Madlon. Ja, also dass er nicht in der Lage ist, sich eine Wohnung zu suchen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt oder sowas, tut mir schon ein bisschen leid, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, aber halt irgendwie soll da an den Vorwürfen was dran sein mit Gewalt oder ähnlichem pornografischen Kram, dann sollte für ihn das Gleiche gelten wie für alle anderen auch. Das ist richtig. Ich habe mal die Lesemeldung über die Nahles noch mitgebracht, dass sie jetzt bei der Bundesagentur für Arbeit als glaub ich, Chefin einsteigt und da Reformen durchziehen möchte. Jetzt ist das ein Bezahlartikel, den ich nicht lesen konnte. Es fiel ihr angeblich ein Geld, aber ich wollte nur mal zeigen, dass die Nahles halt auch noch lebt und ja, dass da irgendwie so die Leute auch wiederkommen können teilweise. Die hatte doch zwischendurch auch, glaube ich, noch einen recht guten Job woanders. Ich weiß gar nicht genau, bei einer Gewerkschaft oder so. Kann das sein? Ja, die Leute fallen auf die Füße War die halt. nicht nach Europa weggelobt worden? Nee, ich Der glaube, nach Schwerin. ihrem Parteiführungszeitraum habe ich auch nichts mehr von ihr gehört. Sie ist ja aus dem Bundestag und vom war sie Ministerin auch. Ich glaube schon, ne? Arbeitsministerin auch mal War gut gewesen. möglich, ja. Auf jeden Fall hattest du dann, Ich ich hatte das glaube, noch ihr hatte in sich Erinnerung, dass du noch einfach einen Job hattest und das zwischendurch, aber. so beleidigte Leberwurstmäßig irgendwie verschwunden, Ja, nachdem sie keiner mehr natürlich. haben wollte. Ja. Und Otto, hör ich mir das alleine? so ähnlich war es ja auch bei dem Herrn Kahrs, der diese Woche wieder, das haben wir glaube ich gar nicht dabei. Bei Ach so. dem haben sie jetzt irgendwie, was waren es, 100.000 Euro oder sowas gefunden oder 200.000. Oh. Ja, gibt es ja hin und wieder mal solche Sachen auf jeden Fall mit den Leuten, dass sie dann einfach so ausscheiden und Gewerkschaften, hier bei der Gewerkschaft ist jetzt die untergekommen, hier, die hier bei mir in Hannover war. Die Abgeordnete Frau Fahimi, die ist jetzt Chefin vom Ach so. BGB, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja. Ja, dann hat die wahrscheinlich die Nahles abgelöst. Ich glaube, das war, die Nahles hat das auf jeden Fall zwischendurch einen Job gehabt. Aber Okay, warum gut. fehlt ihr denn Geld? Ist sie nicht gerade angewiesen worden, großen Betrag einzusparen? Und jetzt fehlt ihr Wahrscheinlich, ne? trotzdem Geld? Ach, Ja, die weißt du. Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, die geht nur mit gutem Beispiel voran. Macht sich mit ihren Kunden gemein. Nimmt Geld mit, meinst du? Ja. Ja. Tja, manche Clowns wirst du nicht los. Und wie jeder weiß, mit den Clowns kamen die Tränen. Die Tränen. Ja. Ja, wir haben eine kleine Nachricht aus Bremen. Bremen verwutet in der Sport. Wie kommen die da drauf, dass in der so Sportwetten neben Goldwäsche stecken? Mann, Mann, Mann, das hat aber jetzt Spannend, gedauert. Erst haben spannend. sie es komplett legalisiert und es breitet sich wie eine Pest in jeder Innenstadt aus und jetzt fällt denen auf einmal auf, dass das keine gute Idee war oder was? Ja, paradoxerweise ist es in Bremen gar nicht so weit verbreitet wie in anderen Städten. Da gibt es nur eine Handvoll von diesen Wettbüros und die haben ziemlich strenge Auflagen. Aber zu diesen strengen Auflagen kamen jetzt noch ein paar Auflagen dazu. Und zwar mussten die Betreiber offenlegen, wo das Eigenkapital für die Gründung von diesen Firmen hergekommen ist. Da hatten einige von den Firmen Probleme mit, weil die vor 15, 20 Jahren gegründet wurden. Andere Firmen haben die Nachweise erbracht. Diese Nachweise wurden teilweise auch über den Deutschen Sportwettenverband geprüft und für gut befunden. Es ist über Steuerberater gelaufen. Allerdings sind die zwar beim Amt eingegangen, aber das Amt hat einfach generell alle, wie viel waren es? 32, glaube ich, einfach pauschal alle abgelehnt. Von 32 Anträgen wurde nur einer angenommen. Und da war die Aussage, das eine Wettbüro hat vor 20 Jahren aufgemacht, da war es nicht mehr plausibel, dass alle Unterlagen vorhanden seien. Deswegen haben die eine Sondergenehmigung bekommen. Ja, allerdings darf der keine Sportwetten mehr anbieten, außer Pferderennen, weil Pferderennen gelten nicht als Sportwette. Ja, Das ist Pferdewetten laufen bei ihm weiter, denn die der gelten Typ, auch als der. Glücksspiel, nicht als Sportwette. Das ist der Einzige, der einen bei der Stadt kennt, wahrscheinlich, ne, in Wirklichkeit. Ja, das Ding ist Ja. mit den Pferdewetten, das gibt es halt schon deutlich länger als den ganzen anderen Kram. Da gab es ja früher sogar so ein Lotto-Toto-Rennquintett. Konnte man ja da auch über Lotto drauf tippen und so. Also, das hat einfach eine längere Historie und deswegen ist es wahrscheinlich anders geregelt, nehme ich an. Ja, also natürlich kann man sehr zwinkern bei diesen Sportwettbüros. Ich meine, wir kennen das alles aus unserer eigenen Nachbarschaft irgendwo, ne? Und was da vor sich geht, kann man sich ja auch denken. Aber es ist tatsächlich in Bremen so, dass sie schon relativ strenge Vorschriften hatten und das Amt halt, nicht ordentlich gearbeitet hat. Sie haben keine Fristen denen eingeräumt, die haben keine Rückmeldung gegeben. Wie gesagt, die Unterlagen sind eingereicht worden. Die Unterlagen müssen ja dann erstmal geprüft werden und nicht einfach alles pauschal abgelehnt werden. Ja, und ja, das Innenressort gibt auf Nachfrage zu, dass das Vorgehen nicht im Sinne einer bürgernahen Serviceverwaltung war. Ja, aber Sprecherin schreibt auch, dass die angeforderten Unterlagen aus Sicht des Innenressorts ausreichend beschrieben worden seien, aber trotz der versäumten Rückmeldung durch das Ordnungsamt gibt es keine rechtlichen Bedenken bei der Schließung von den Lokalen. So, die haben da natürlich jetzt Einspruch eingelegt, das geht über den Verband vom Verwaltungsgericht und das ist tatsächlich kein Fall von, da hat der Staat mal gut hingeguckt und endlich was gemacht, sondern einfach nur, ja, einmal mit Profis. So, die haben einfach alle dicht gemacht, ohne es ordentlich zu prüfen. Und jetzt werden sie das alles nochmal prüfen dürfen. Und am Ende werden sie wahrscheinlich alle wieder aufmachen. Und wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Ja, weil sie nach Recht und Gesetz gehandelt haben. Und Stadt Bremen irgendwie nicht wusste, wo sie hin will. Ja, aber ja. Da gibt es auch einige Spekulationen zum Hintergrund, weil einer, der da mit dieser ganzen Tätigkeit zu tun hatte, der war auch, hatte eine eigene Glücksspielfirma in der Vergangenheit, aber mir war nicht so ganz klar, wo da der Zusammenhang besteht. Aber ja. Einfach, wie gesagt, auf den ersten Blick gute Aktion, auf den zweiten Blick hat die Stadt einfach Blödsinn gemacht, beziehungsweise das Land. Bremen. Stadt, Land. Weiß gar nicht. Ist ja das Gleiche bei denen, nicht wahr? Stadt, Land. Ja, nicht ganz. Das Land gehört auch Bremerhaven dazu. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, von der Behörde meine ich jetzt. Ja, richtig. Absolut richtig. Ja, kommen wir zu einem Profis, zu Vollprofis. Vorwürfe gegen die RBB-Intendantin. Die Causa Schlesinger, ja, die hat Konsequenzen gezogen und ist von ihrem Ehrenamtposten bei der als ARD-Chefin zurückgetreten. Aber ist weiterhin RBB-Chefin, wo die ihr üppiges Gehalt weiter bekommt. Ne? Die Dame zeichnet sich durch besonderes Engagement aus bei der Weitergabe von irgendwelchen Privilegien an ihren Ehemann beispielsweise und an das Ausrichten von verschiedenen schönen Events, wo üppige Rechnungen entstanden sind. Die hat ihre eigenen Mitarbeiter schön gegängelt, wo so ein paar Details an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ja, sie drohte mit möglichen Quellen im eigenen Haus mit rechtlichen Schritten. Ne? Dann gab es einen Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag, da ist sie einfach nicht hingegangen. Und die Dame ist, man könnte ja meinen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk herrscht Selbstbedienungsmentalität gekoppelt mit Hybris und Arroganz. Und die Dame, die Dame ist ein gutes Beispiel, dass es anscheinend in Teilen tatsächlich so ist. Ne, sie hat sich selbst das Gehalt nochmal um 16% erhöhen lassen, ne, weil es ja Inflationsausgleich und so, ne, die arme Dame, ne, die muss ja irgendwie durch den Winter kommen. Und aber ist natürlich eine Vorkämpferin für transparentes Verhalten und ordentlichen Umgang mit den Zwangsgebühren, sag ich jetzt einfach mal. Ja, das war eins ihrer großen Themen, mit dem sie immer hausieren gegangen ist. Ihre Transparenzversprechen waren legendär. Die wollte das Thema voranbringen, aber. Nicht, das sind gerade sowas, ne? Ist ja dann auch wie eine Tarnung, eine spezielle. Tja, ja. Als ich das verstanden hatte, ich hatte mir einen anderen Artikel dazu durchgelesen und da stand halt eben drin, dass irgendjemand aus dem Aufsichtsrat oder so, der ist auch, hat auch damit zu tun mit der Messe in Berlin und der ihr Mann Ehemann. Wiederum von, genau, von ihr, Ehemann. Hat da irgendeinen Auftrag bekommen bei der Messe. Genau. Und das ist halt eben dann die Verstrickung da an der Stelle. Ja, und die hat vielen Spezies halt Beraterverträge zugeschustert. Gut, das ist jetzt eine Art des Nepotismus, die wahrscheinlich schon einfach unter ferner Liefen läuft bei diesen Kreisen. Ja, aber privat ausgerichtete, möglicherweise nicht ordnungsgemäß abgerechnete Abendessen mit Multiplikatoren, deren Namen auch nicht preisgegeben werden. Frau Transparenz in Action, nicht wahr? Und Die Intendantin hätte Schlimmeres verhindern können, hätte sie ihr Transparenzversprechen konsequent eingehalten. Ja, wie jetzt Schlimmeres? Das einzige Schlimme, was passiert ist, ist, dass sie von ihrem Ehrenamtsposten zurückgetreten ist. Und, oh Gott, der Ruf der Öffentlich-Rechtlichen wird beschädigt. Es schadet dem Ansehen der öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also das ist natürlich ein herber Verlust für uns alle. Ist das, da werden wir uns nie von erholen. Also Transparenz, ich weine im Sinne von Durchsichtigkeit, oder ist es eher Trans-Sternchen-Parenz oder so? Ja, die trägt ein Transparent Monstranz vorher her. Sie wollte, sie wollte wahrscheinlich transparent sagen, wie groß der Pay Gap im RBB ist. Auch ein Milchglasfenster kann sich als transparent identifizieren. Was willst du ihm denn erzählen, dass es nicht transparent ist? Ja, und außerdem soll sie Luxus-Toilettenarmaturen für ihren Waschraum angeschafft haben. Achso, ja, wie dieser eine Kardinal, oder was war der? Ja, genau, Kardinal, ja. Nee, ihr meint den Bischof, oder? Den Bischof Thebaz von Elst. Von genau, Thebaz von Elst, der mit dem komischen Namen. Thebaz. Bischof war sogar. Ja, also die Dame ist echt ein Aushängeschild für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und diese ganzen Schwurbler, die sagen, irgendwelche Gebühren wären nicht gerechtfertigt. Ja. Ja. Ne? Den hat sie eins ausgewischt mit ihrer professionellen Tätigkeit. Ja, ja, ja. Ja, jetzt kommt als nächstes wieder die Impfgeschichte auf uns zu mit dem Lauterbach und seinem Impfschutzgesetz, das neue. Demnach sind ja alle nach 3 Monaten wieder ungeimpft. Ich weiß nicht, wie die das finden, aber ich glaube, so 70, 80 oder sogar 90% der Leute werden dann im Oktober wieder ungeimpft sein. Ob die da so Bock drauf haben, ob das gut läuft, ich weiß nicht genau. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen übertrieben und werde nach wie vor mich möglichst wenig beteiligen. 4. und 5. Impfung. Ja, ich finde vor allen Dingen so. Es sind ja noch 500 Millionen Impfungen da oder so, deswegen, die müssen wahrscheinlich alle weg, ne? Ja, keine Ahnung, aber die wollen ja jetzt auch wieder diese Maskenpflicht wieder haben und das ist ja dann so ein Kompromiss, wo sie sich erst mit gebrüstet haben, aber dann ziemlich schnell gemerkt haben, dass es halt keiner irgendwie gut findet. Also keiner ist zu viel gesagt. Es gibt natürlich die Corona-Ultras, die ja sowieso meinen, dass irgendwie die FDP sämtliche Leute umgebracht hat und so, weil ja wir draußen nicht mit Maske rumrennen oder so, was ja allen Leuten das Leben gerettet hätte. Und ja, und ich finde das auf jeden Fall krass, dass sie hier in diesem Info-Ding irgendwie diese Scheiße mit dem Winterreifen. Ich dachte, das wäre nur so ein Spruch gewesen oder so, aber wenn ihr euch das hier anguckt, die haben ja da echt. Die haben das da echt so als Symbolik jetzt irgendwie sich da drauf geknallt, so nach dem Motto: hier Winterreifen, Schneeketten. Also. Da muss auch schon ziemlich tief Schnee legen, wenn du die Ketten brauchst. Länder können festlegen: FFP2-Masken ohne Ausnahme, Hygienekonzept, Abstandsgebot. Ja, das muss man sich natürlich auch. FFP2-Masken in Schulen, das wurde auch hart kritisiert, ne? Ja, genau, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Das ist ja schon immer die Frage gewesen, was es halt bringt. Und ja, aber auch diese anderen Sachen, die tun immer so, das ist doch überhaupt alles gar kein Problem. Da muss ich diese Woche auch drüber nachdenken, so in jedem Erste-Hilfe-Kurs lernst du, was mit Atmung ist und dass es wichtig ist, dass es nicht eingeschränkt wird. Und auf irgendwelchen Volksfesten und so laufen irgendwelche Laienhelfer rum mit dem Sauerstoff mit einer Sauerstoffflasche und können sogar den Leuten Sauerstoff geben, obwohl die keine medizinische Ausbildung haben. Da gibt es extra Sondervorschriften für. Ne? Und dann tun die Leute aber so, als ob so eine Barriere irgendwie den Leuten vors Gesicht packen, doch überhaupt total milde. Das ist doch voll milde so. Das ist doch total mildes Ding so. Das ist doch überhaupt kein Problem. Da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Das können wir doch einfach wieder verpflichtend machen. Überall. Zum Not haben sie auch einen Link mit einer Studie bereit. Also das kennt man ja auch. Ja, so oder so. Also das ist meiner Sicht, das ist sogar noch mal eine andere Frage, als ob das jetzt überhaupt was bringt oder so. Einfach dieses, dass sie meinen, dass es halt so milde ist. Und überhaupt niemanden einschränkt oder so. Also. Ja. Ja, klar, ein gesunder Mensch wird davon nicht tot umfallen oder so, aber das ist ja trotzdem keine Sache, die man einfach auf die leichte Schulter nehmen müsste. So nach dem Motto, ja, das nehmen wir einfach mal mit. Das wird schon irgendwas bringen und das schränkt ja niemanden groß ein. Und dann können wir das ja einfach machen. Aber finde ich halt auch überhaupt nicht. Und auch diese Abstandsregelung und so, wo ja auch schon steht in Klammern bei Veranstaltungen, ist ja auch immer so, naja, müssen die Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen? Müssen da im Restaurant alle Plätze frei sein und so? Da hast du ja auch diese ganzen Leute da bei Social Media, die in irgendwelchen Redaktionsstuben sitzen oder zu Hause rumbloggen oder was weiß ich nicht was. Und dann irgendwie meinen so, ja, boah, pff, ach, ja, wenn die Leute nicht ins Geschäft reingehen können, weil ihnen dieser ganze Kram da zu nervig ist oder so, das ist doch nicht wild. Die ganzen Existenzen, die da alle wieder dran hängen, ne? Aber das ist alles egal, ne? Das kann man alles in Kauf nehmen, das ist alles kein Problem, so, weil, ja, wir müssen ja alles tun, aber Ja, also die schon Sachen. die Zustimmung oder Ablehnung dieser Sachen steht und fällt so ein bisschen mit dem eigenen Background, ne? Also die Lehrer oder so, die davon profitieren eher, die sind dann auch dafür, dass man da was macht und so weiter. Leute, die selbstständig sind und davon nur Nachteile haben, die sind dann eben auch dagegen und argumentieren auch eher dagegen. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun. Aber ja, ich sehe es ja ähnlich. Also ich finde es auch völlig übertrieben und es ist auch gesundheitstechnisch und gesundheitssystemtechnisch auch nicht mehr relevant. Ja, ich meine, da muss doch langsam aber jemand einschreiten. Das kommt doch direkt in diese Kategorie, das vertreibt doch das Vertrauen in die Regierung. Das ist doch mittlerweile nicht mehr gut, Wenn oder? man das nicht haben möchte, diese Basismaßnahmen oder wie? Winterreifen, Schneeketten, also wirklich. Ja, aber mal gucken. Also, das haben wir jetzt ja schon so einige Leute da gemerkt, zumindest von der FDP, dass es nicht so richtig fliegt. Und schauen wir mal. Ja, vor allem die Leute haben sich dreimal geimpft und dann sind sie jetzt demnächst wieder ungeimpft. Was ist das denn für ein Scheiß? Mal ganz einfach gefragt. So, ne? Ja, gut, also ich meine, wir hatten ja letztes Jahr im Februar schon dieses Ding von irgendeinem großen Magazin, da Wissenschaftsmagazin aus Amerika. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich glaube, Nature war es. Ja. Und da haben die ja im Endeffekt auch gesagt, dass diese Sachen wahrscheinlich wie Grippe, diese Impfungen dann halt auch aufgefrischt werden müssen und dass das nicht reicht einmal. Und so ist es ja jetzt quasi auch gekommen. Also es ist ja eine von tausend Dingen, die man alle eigentlich als Geradeausdenker mit Monaten vorher, bevor das irgendwie die Leute, die sich immer über die Querdenker beschweren, das realisiert haben, eigentlich schon gewusst haben könnte. Genauso wie wir ja auch, als unsere Impfkampagne überhaupt angestoßen wurde, da waren die in Israel ja schon durch und die ersten Leute waren schon wieder auf der Intensivstation als Geimpfte. Und da hätte man auch als Geradeausdenker halt wissen können, dass es halt keinen hundertprozentigen Schutz irgendwie bringt, wo die ja noch angenommen haben, dass das jetzt dem entspricht quasi dann halt. Aber dass das aufgefrischt werden muss, ist jetzt auch nicht so abwegig. Also das. Das ist richtig, natürlich nicht alle 3 Monate, ne? Das ist Ja, natürlich das schon ist ein bisschen natürlich ein viel, ne? bisschen wenig, ja. Wenn, da würde man denken, einmal pro Saison oder so Ja, irgendwie, sowas ja. in der Art, ja. Ja, Querdulis raus. Wer sagt das? Hier haben wir einen Blog, der nennt sich Ungesunder Menschenverstand, ein Fachjournalist, der den betreibt und entsprechend professionell stellt er seine Meinung hier auch dar. Ich mache die Facebook-Fanpage auf. Vernünftig wirkender Kommentar darin, die Behauptung, die Impfung hilft nicht gegen die vielen neuen Mutationen. Ich frage nach einer Quelle, 2 Stunden, keine Antwort. Ich schaue auf das Profil, geteilte Inhalte von Reitschuster und Kickel. Gelöscht, gesperrt. Nicht Ich einer, frage nach nicht einer ein. Quelle. Quelle, tausend Bekannte von jedem. Also, oder nicht? Quelle. Impfstoffhersteller, die sind es doch immer, die sagen, sie arbeiten an einer neuen Variante für die neuen Varianten und so. Würde ich annehmen. Aber gut. Nicht einer, nicht ein einziger konnte mir bisher Quellen für solche Aussagen nennen. Seit Jahren. Und wenn mal etwas kommt, kann man es nach nur einem Blick widerlegen. Masken helfen nicht. PCR-Tests weisen keine Infektion nach. Ihr kennt das. Es geht nicht um Trolle und Anheizer, die bewusst solchen Unfug selber verbreiten, wie die angeblich tausenden Toten durch die Impfung, die auf einen Antrag der AfD auf EU-Ebene zurückgehen, wo mutmaßlich bewusst Meldungen von Symptomen zu Toten aufgebauscht wurden. Diese Anführer der Dummen formulieren selber so geschickt, dass ihre Behauptungen selten widerlegbar sind. Es geht um die mitlaufenden Hoden-Kobolde, um die, die diesen Kernschrott dann weiter verbreiten, ohne ihn selber zu prüfen. Damit da kein Missverständnis aufkommt, möchte ich mich verständlich ausdrücken. Ihr, die ihr diesen Scheiß mitspielt, seid für mich Kinder mit einem gefährlichen Spielzeug, denen man das Internet abnehmen sollte. Ich achte euch nicht. Ihr habt nie bewiesen, wofür ihr Achtung verdient. Eure Gefühle sind mir egal. Meinungen sind wie Arschlöcher. Sowas hat jeder. Eure interessiert mich nicht. Ich halte euch mehrheitlich für unterdurchschnittlich gebildet und informiert, dafür aber für überfordert. Ich halte euch für dumm und es wird viel zu selten gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten von euch kommen nicht darauf klar, vom Leben nur eine Teilnahmeurkunde bekommen zu haben. Lebt damit oder macht es besser, ohne anderen auf die Fontanelle zu gehen. Es liegt an euch, nicht an anderen. Rant, rant, rant. Was ist ja vom Fach? Sehr, sehr menschlich, sehr empathisch. Für konstruktive Diskussionen bin ich immer zugänglich. Dann empfehle ich vorher, die Quellen bereitzulegen und zu wissen, wie man halbwegs seriös und auf anständigem deutschem Niveau diskutiert. Sonst lasst es lieber gleich. Ja, er spricht dann darüber, dass die Leute sich nicht juristisch wehren, angeblich gegen halt diese Pflichten, obwohl sie das doch könnten, zum Beispiel gegen Impfpflicht oder so. Wenn ihr nicht in der Lage seid, diese zu nutzen, euch zu informieren, zu bilden und euch einzubringen, dann seid ihr nicht reif für die Demokratie. Dann habt ihr sie nicht verdient. Das ist sicher der Grund, warum ihr aus Schwäche einen starken Staat und eine starke Führung braucht. Demokratie ist zu kompliziert für euch. Und dann kommt eine Aufzählung. Der Reichstag wurde gestürmt. Mehrere Kliniken wurden gestürmt. Die Ermordung von gewählten Politikern wurde geplant, Ärzte und Wissenschaftler wurden bedroht, ein studentischer Tankstellenkassierer wurde erschossen, es werden Feindeslisten veröffentlicht, eine Ärztin wurde in den Selbstmord getrieben. Als mündige Bürger habt ihr zu wissen, wessen Spiel ihr da mitspielt. Es ist eure freie Entscheidung, euer persönliches Wohl über das der Gesellschaft zu stellen. Meine Seite ist kein Platz für euch. Tja, ich habe auch schon mal gedacht, ob man Deutschland in zwei Teile teilen könnte und die Ungeimpften und die Geimpften oder so, oder die so schimpfen und alles immer nach ihrer Nase und die mehr so auf Freiwilligkeit sind, immer trennen sollte. Du hast wohl nicht verstanden, wie Demokratie geht, Mamon. Nee, habe ich nicht. Dann. Oder ich sehe, das wäre jedenfalls keine mehr. Untergebildet und nur eine Teilnahmeurkunde, was? Ich gebe zu, das wäre keine Demokratie mehr, aber es wäre eine Lösung, ne? Wo kommt dieser Hass her, möchte man sich fragen. Also ja. Als jemand, dem ständig unterstellt wird, irgendwie zum Beispiel bei Gamergate irgendwie Hass verbreitet zu haben, frage ich mich hier, wo ist der Hass? Wo kommt der her? Warum? Er ist schlau, du bist dumm. Ah, und deswegen hasst er mich? Schlaue Menschen dürfen die dummen Menschen hassen, weil sie die Demokratie nicht verstanden haben. Die wollen einen starken Staat und nicht das, Menschen was er hat. Schlau, weil die schlau sind, ist doch klar. Ne? Nämlich Corona-Kram ist ja der unstarke Staat. Querdullis raus, kalte Wut. Super. Top-Artikel. Ich bin jetzt voll bereit, mich impfen zu lassen, nachdem er mir sachlich gesagt hat, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, das weil ist ich gut, doch denn auch... fast könnte man meinen, die Ungeimpften wollen alle töten. Genau. Ich bin doch geimpft. Egal, trotzdem bist du Querdulli. Bald nicht mehr. Ja, mal nicht mehr. Das sieht wohl so aus. Die Frau Schröder hatte ja geschrieben, also hier die ehemalige Familienministerin, dass Grenzen überschritten wurden, auch gegenüber Ungeimpften. Und das hat ja eine gewisse Mareile dazu getrieben, zu schreiben, die Grenzen wurden gegenüber Ungeimpften überschritten, die Menschen ermordet, einen Selbstmord getrieben, körperlich verletzt und bedroht haben. Ist das verdammt nochmal ihr Ernst? Was wirklich zu schreiben, wenige Tage nach dem Tod von der einen, ja, das ist ja, die sind alle sind schuld. Ne? Jetzt müssen wir alle ganz genau aufpassen, was wir sagen und ja nur das sagen, was die Leute haben wollen und Ansonsten sterben alle, die Menschen sterben, die Menschen leiden. Gibt uns allen Macht. Sonst leiden die Menschen. Ja. Ja, und wer ist wie immer am meisten betroffen? Frauen. Die Frauen. Dö, dö, dö. Ja, also ich meine, ja, ist ja schade, dass die Dame da in Österreich sich umgebracht hat, aber was da wirklich da für ein Fass aufgemacht wird mit, na gut, ich meine, die Leute mussten sich dafür profilieren und ne, da lässt sich natürlich auch unsere alte Bekannte, die Frau Notrun, nicht lange bitten. Ach, Verzeihung, Netzexpertin Notrun, ne, NN, so nennen wir das nur noch, ja, NN. Frauen bekommen nochmal eine ganz andere Menge von Hass. Ja, weil ne, Gewalt gegen Männer ist ja lustig und so. Das C ist im polnischen Z, Notzun. Nütchen. Notzun. Ja, deswegen sage ich am besten NN, dann kann ich nicht so viele Fehler machen. Ja, ENN sagt, man muss sagen, wenn man sich zum Thema Corona und Impfung öffentlich äußert und vor allem kritisch gegenüber den verschwörungsideologischen Milieu, dann gehört das zum Alltag, das Hass sich auf eine Person konzentriert. Da haben wir ja gerade in dem Dulli-Artikel gesehen, ne? Wie das so funktioniert. Jo. Ne, der wird wahrscheinlich der traut sich wahrscheinlich gar nicht mehr raus aus seinem Haus. Obwohl er ist ja ein Mann, da ist er gar nicht so stark betroffen. NNs Erfahrung ist vor allem, dass sich dieses Milieu vor allem auch an Frauen auch sehr stark abarbeitet. Also, ne, also es ist ein gesprochenes Interview. Frauen bekommen nochmal eine ganz andere Menge von Hass, auch ganz andere Formen von Hass. Da geht es viel schneller, meinen Erfahrungen nach, in den Bereichen, dass man körperlich bedroht wird, dass geschrieben wird, ich lauere dir auf oder ich vergewaltige dich. Ja, das ist da ja schon eine Bedrohung und das kann man die Polizei nicht einschalten, aber nee, passiert ja gar nichts. Sexualisierte Gewalt spielt ja oft eine Rolle. Ja. Klar. Ja, und die ganzen Leute wie diese Frau Guru oder wie sie heißt, und die, zu denen sind alle nur nett, ne? Von natürlich. Der Covid-Sekte. Ja, genau. Tja, das Reichsbürgermilieu ist ein Milieu, das äußerst gewaltbereit ist. Ja, das ist immer die Reichsbürger wieder hinterm Ofen hergeholt. Ja, Frauenhass, Rechtsextremismus. Wie groß ist da die Schnittmenge zu Verschwörungsideologen und Corona-Leugnern? Ja, 1:1, was denn sonst? Bla, bla, bla, bla. Hier, lustig. Diese gewaltbereite Szene, die haben wir eben auch auf Demonstrationen in unterschiedlichen Städten, auch an vorderster Front sozusagen gesehen. Teils in fast offenem Straßenkampf mit der Polizei, wo man sagen muss, da sind gewaltbereite Hooligans wirklich mit auf die Straße gegangen. Ne? Habe ich irgendwie nicht gesehen. Wovon redet die? Von ja, man macht einen Roman auf, der ist schon sehr lustig. Wo gab's das? Möchte ich mal sehen. Genau. Ich halte auch den Begriff. Diese ganzen komischen Hippies habe ich da gesehen, aber. Ja. Kommen noch ein bisschen mehr. Ich halte auch den Begriff Hass im Netz mittlerweile für problematisch, weil wenn mir jemand beispielsweise eine Drohung schreibt, einen Erpresserbrief oder einen Brief, wo es heißt, ich bringe dich morgen um, dann würde ich auch nicht sagen Hass in der Post, sondern ich würde sagen, ich werde bedroht. Ne? Also Hass im Netz sollte man am besten gar nicht mehr sagen, weil das ist eine Verharmlosung des Themas, nicht eine totale Übertreibung, nein, es ist eine Verharmlosung. Ne? Sollte direkt. Wenn es dann bedroht wird, dann soll sie zur Polizei gehen. Ja, ja, ne, als ob das nicht halt irgendwie, ich meine gut, ich meine Hass im Netz ist ja mittlerweile schon fast amtliche Terminologie, aber Bedrohung ist halt die Straftat, ne? Ja. That's the point. Ja, bei Frau Kellermeier, der Dame aus Österreich, wurden ja auch private Daten ins Netz gestellt. Hinzu kamen auch Einschüchterungsklagen, mit denen sie mundtot gemacht werden sollte. Wie verbreitet ist das auch bei uns in Deutschland? Das ist ziemlich verbreitet. Es kursieren in der Szene auch schon seit vielen Jahren, vor allem in der rechtsextremen Szene, ist das absolut üblich. Listen mit Personen, die als feindlich markiert werden. Das ist natürlich nur in der rechtsextremen Szene. Unten in die Media, ja. Da wird nicht explizit Todesliste oder so etwas drüber geschrieben, aber es ist klar, diese Personen, die sollen angegriffen werden. Ja, wird Aufklärung drüber geschrieben, bei links unten in die Medien. Spoiler, wir sprechen nachher noch über eine linke Liste. Ja, und teilweise sind da auch private Adressen bei. Nein, teilweise natürlich auch die Anschrift, wo die Kinder wohnen, die ganze Familie, also nicht nur irgendwie die Praxis oder so etwas. Ja, wie gesagt, ja, Projektion irgendwie, schön, ne? Ich meine nicht, dass es das überhaupt nicht gibt, aber hier wird das kritisiert, generell, ja, zu Recht kritisiert, aber hier wird so getan, als ob es halt nur ein Phänomen wäre, was irgendwelche, keine Ahnung, ne? Also, was ich jetzt Ja, wird da gelesen habe. offen und ehrlich damit umgegangen, von gerade zum Beispiel, was jetzt diese ganze Corona-Sache auch anging, ne? Wie viele Leute sind da in den öffentlichen Pranger gestellt worden? Ne? Jeder Arzt, der einfach nur mal nachgefragt hat oder so. Ja, sofort Approbation weg, ne? Und alles, das muss halt sein, ne? Ist ja, sonst Das sind leiden die irgendwie 150 Menschen. Ärzte, 150 oder so deutschlandweit, ne? Ärzte, glaube ich, denen sie die Approbation Mein, abgenommen haben. jeder Selbstmord ist natürlich eine Tragödie, vor allem für die Leute im direkten Umfeld, und jeder Selbstmord ist einer zu viel. Aber ich habe jetzt gelesen, dass das bei der Frau wohl auch schon der vierte Versuch war. Und dann würde ich das Versagen weniger, also dann haben halt einfach auch die Leute um sie rum sie nicht anständig geschützt. Ja. Also jemanden dann in so einer Schlacht irgendwie so kaputt gehen zu lassen, die halt schon Kraft kostet, wenn jemand sowieso schon so eine Geschichte hat und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht unter Depressionen leidet oder unter ähnlichen Dingen, dann muss der auch vor sich selber in einer gewissen Weise geschützt werden. Also man kann ihn nicht da einfach kämpfen lassen, bis die letzte Patrone weg ist und dann irgendwie nicht auf ihn aufpassen. Ja, und Das man kann ist es nicht so einfach. das, also das sehe ich viel, das ist der Ich finde größere das einfach Fehler nur oder die traurig. größere Tragik in der Sache. Genau, es ist einfach nur traurig und sollte von niemandem irgendwie ausgenutzt werden. Aber zurück zu NN. Die macht das natürlich gerne. Gibt hier ein sehr sympathisches Beispiel. Moment. Ein Freund hat mit anderen Eltern zusammen kürzlich eine Online-Plattform ins Leben gerufen, als es noch schwieriger war, Kinder off-label zu impfen, was auch immer das heißen soll. Die haben sozusagen gesagt, naja, Eltern, die das wollen, die vermitteln werden Ärzte. Und eigentlich hätte man sich die komplette Plattform sparen können. Man hätte einfach die Adressen der Ärzte ins Netz stellen können und Eltern melden sich da selbst. Aber die Gruppe hat gesagt, naja, wir kriegen das Feedback von Ärzten. Sobald im Netz steht, ich impfe Kinder, werde ich bedroht. Also machen wir das so, dass wir Leute eher einzeln vermitteln. Da sieht man einfach, dass bei den Ärzten auch in Deutschland bei vielen mittlerweile eine hohe Sensibilität da ist. Ich habe im Rahmen einer Buchrecherche, oh, ein Buch schreibt die, mit einer Berliner Frauenärztin gesprochen zu dem Thema Impfverweigerung und auch Esoterik. Da meinte sie, um Gottes Willen, zitieren Sie mich bloß anonym. Ich habe schon mit Impfgegnern zu tun, die mich bedrohen. Ich habe schon mit Abtreibungsgegnern zu tun. Ich will nicht auch noch Esoteriker an der Backe haben. Das ist eben die Realität von vielen Ärzten. Die gendert gar nicht, fällt mir gerade auf. Was ist mit der los? Die Gendert gar nicht. Nukun? Nee, die hatte früher auch sich dem Krempel verwehrt. Also die war auch eigentlich eine der wenigsten Verrückten von den ganzen. Die war auch nicht bei den Progressiven damals dabei. Aber keine Ahnung. Tja, aber die Leute, ne, die freuen sich natürlich über den Selbstmord, deswegen die NN. Meine große Sorge ist, dass so etwas natürlich in der verschwörungsideologischen Szene als Sieg gefeiert wird. Nach dem Motto, jetzt müssen wir noch lauter sein, jetzt müssen wir noch mehr Hass verbreiten, noch aggressiver sein, dann schaffen wir es, noch mehr Leute von dieser Plattform zu mobben und dadurch natürlich auch den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Ah, hier ging es jetzt nicht um den Selbstmord, sondern dann, dass so viele Leute verunsichert sind und sich von Social Media abmelden, weil sie Angst haben, von den Leuten auf eine Liste gesetzt werden. Und ja, es ist irgendwie verkehrte Welt, was sie hier sagt. Aber gut, ich meine, eigene Bubble wird es bestimmt auch teilweise geben, aber ja, Realistisch. als Massenphänomen das so hinzustellen, Ja, aber ich weiß überhaupt, nicht. wo es gar kein Problem gibt, ist an Arbeitsplätzen oder so im Gesundheitswesen oder so, ne? Da sollen sich die Ja. Leute halt einfach fügen und die Schnauze halten und da haben sie auch überhaupt keinen, da ist ja auch nicht ihre ganze Existenz bedroht oder so, ne? Überhaupt Gar nicht. nicht, gar nicht. Tja, mir macht es große Sorge, was wir jetzt im Herbst erleben, weil alle Probleme mit der verschwörungsideologischen Szene, die wir nicht richtig aufgearbeitet haben im Winter, all die Gewalt, die wird uns früher oder später wieder über den Weg laufen, weil diese Szene ist da, sie ist gewaltbereit und sie verletzt. Ja. Ne, also viel Geschwurbel, wenig Konkretes, ne, bisschen anekdotische Evidenz, dann, ne, kleiner. kleine Werbung für Ihr Buch. Bei meiner Buchrecherche habe ich dies und das festgestellt. Und ja, aber der Punkt ist der. Frauen am meisten betroffen? Habe ich gar nicht so viel drüber gelesen. Aber ja, ich möchte noch auf einen Satz, ich würde gerne noch auf einen Satz hinweisen in dem Artikel, bevor wir den beenden. Und der geht, es geht bei Weitem nicht nur um rechte Hetze oder Verschwörungsmythen, sondern auch um Antifeminismus, um Mobbing. Auch das kann Menschen in den Tod treiben. Also Antifeminismus kann Menschen in den Tod treiben. Erstens mal würde ich das, was ich mache, halt auch in dem Fall wieder nicht als Antifeminismus bezeichnen, aber Frau Nutzun wird das sicher so sehen. Aber einfach dadurch, dass ich einer Ideologie kritisch gegenüberstehe, töte ich keine Menschen, Frau Nutzun. Das ist einfach ein völlig überzogener Satz. Mobbing, ja, das kann Menschen töten, keine Frage. Aber Antifeminismus, also was ich Feminismuskritik nennen würde, das ist eine völlig legitime Sache und warum auch nicht. Es ist eine Interessenvertretung der Feminismus für ein Geschlecht und es gibt halt noch eins. Gut fand ich auch, das hat aber nicht die NN gesagt, sondern die interviewende Person. Es gab Fackelaufmärsche teilweise vor den Häusern von Politikern. Da musste ich auch hart überlegen, was das war. Ja, da gab es doch für irgendwelche Pro-Corona-Bürgermeister sind sie dann aufgezogen mit Fackeln. Ja, nicht nur Bürgermeister, auch vor allen Dingen hier Ministerpräsidenten. Und an der Sache denke ich mir halt auch wieder, diese Leute stehen auch, die stehen zwar nicht wörtlich mit der Fackel irgendwo, aber die stehen im übertragenen Sinne mit der Fackel vor so vielen Existenzen, mit ihren Entscheidungen, die sie treffen. Und das ist auch dann immer nur so ein, ja, also bei mir hier in Hannover haben sie jetzt am Samstag angefangen, die Plakate aufzuhängen für die Landtagswahlen. Ich sehe jetzt überall das Gesicht von hier, wie heißt er, Weil, unser Ministerpräsident. Und der immer in so einem unglaublich furchtbar nöligen Ton seinen ganzen Krempel da als alternativlos hingestellt hat. Unerträglich, dieser Kram. Und ja, solche Leute vernichten Existenzen mit ihren Entscheidungen, die sie treffen, und es wird nur rumgenürt und irgendwie gesagt, wir retten hier den Leuten das Leben. Das ist aber nicht so. Tut mir leid. Und ja, dafür ist es nicht in Ordnung, dass man euch irgendwie angreift oder so, aber ihr müsst euch einfach mal bewusst sein, dass eure Entscheidungen auch Konsequenzen haben. Und dieses Ding von wegen, wir sind hier die Weisen, die einfach alles entscheiden und das ist nur zum Besten von allen Leuten. Nee, sorry. Ist es nicht. Ja, vor allem. Also ich möchte nur sagen, dass ich das natürlich absoluter Blödsinn finde, wenn irgendwelche Leute zu Hause genervt werden oder die Familie von den Leuten angegangen wird und so weiter. Aber es ist ja ein Mittel des politischen Kampfes gewesen, was wir vor ein paar Jahren ja auch gesehen haben, was immer wieder gegen eine ganz bestimmte böse Partei eingesetzt wurde, ja, wo die Leute zu Hause belagert wurden. Egal, was voll Idioten das sind, das hat man nicht verdient. Ich erinnere an das Mahnmal, das man dem Höcke irgendwie vor die Tür gestellt hat, zum Beispiel. Und ich möchte auch sagen, warum haben denn die Weisen in Frankreich entschieden, dass es keine Maßnahmen mehr gibt und unsere Weisen entscheiden, dass wir jetzt hier voll wieder an die Kandare genommen werden? Ja, bei denen ist ja Front National, das sind ja quasi rechtsextrem alle in Frankreich, dachte ich. Ach so, alle in Frankreich? Ja, ach so, das hatte ich noch nicht. Ich war heute noch nicht an der Scheune. Ich hatte zu viel zu arbeiten. Die haben wir alle angesteckt. Du weißt ja, die stecken immer alle an. Erst hast du einen und wenn du den nicht sofort totschlägst, dann sind sie dann hast du die Front National im Haus und dann brauchst du halt Leute wie Amjahid oder Kahane, die dann wieder sauber machen. Ja, mindestens ja. Kommunismus, würde ich sagen, ne, einführen. Das ist, glaube ich, das Mindeste. Hier haben wir einen Artikel in der Taz von Johannes Drozdowski, tödliche Wirkung des Internets, also die gleiche Kerbin, die auch von Nutzung geschlagen hat. Interessant, wie sich die Artikelüberschriften immer gleichen. Aber wie sie es auch mal alle wissen, ne, dass irgendwelche Leute, die sich umbringen, das und das Motiv hatten, das sieht schon irgendwie auch ein bisschen anmaßend, ehrlich gesagt. Wir sind Es ist wichtig, die Experten. Mechanismen zu untersuchen und zu diskutieren, mit denen sich Hass im Internet verbreiten und Menschen radikalisieren kann, um juristische, zivilgesellschaftliche und technische Mittel dagegen zu finden. Wenn es jedoch nicht gerade um die Verbreitung geht, sollten wir uns vom Begriff Hass im Netz trennen. Guck mal, die gleichen Talking Points wie bei Frau Nutzer. Interessant, oder? Hass ist nicht in erster Linie digital, Hass ist schlicht Hass. Nur von Hass im Netz. Oh, sehen wir da ein neues Framing? Bei der Geburt praktisch ein süßes kleines Babyframing. Oh. Und jetzt wird. Nee, Ja. Oh, das haut ihm auf Hass den im Netz Hintern, gibt's weist ihm ein nicht. Geschlecht zu. Die Morddrohung kann auch per Post kommen. Moment mal, das ist doch fast das Gleiche, was die Notizen gesagt hat. Naja, komisch. Vergangenen Samstag hetzte ein sogenannter Islamkritiker auf einer Kundgebung in Frankfurt gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Hetze des Kritikers, die er vermutlich als Kritik bezeichnen, ach ja, genau. Der SPD-Stadtverordnete Omar Schehata rief ihm genau das zu. Die Hetze des Kritikers, die er vermutlich als Kritik bezeichnen würde, und seine Reaktion auf Schehata sind inzwischen auf YouTube gelandet. In den Kommentarspalten geht der Hass nun weiter. Auch wenn er sich dort verbreiten und radikaler werden konnte, er hat dort nicht begonnen. Er ist nicht im Cyberspace geboren worden, sondern im Meatspace. Versteht ihr? Sehr scharf. Er begann recht mittelalterlich auf einem Platz in einer Stadt, wo einzelne Personen an den Pranger gestellt wurden. Ein Islamkritiker stellt ihm normalerweise aber nicht einzelne Personen an den Pranger, außer diesem Herrn Mohammed. Auch dieser Hass hat Auswirkungen, die weit über das Digitale hinausgehen. Schehat hat inzwischen laut eigener Aussage Drohungen gegen sich und seine Familie erhalten. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass er nun überlege, sein Mandat aufzugeben. Hass macht es sich nicht im Internet gemütlich, er bleibt und bleibt dort. Er schwappt nicht über ins Analoge, das oft auch als reales Leben bezeichnet wird. So als wären die Geschehnisse im Internet weniger real. Ja, Herr Drostowski, das sind sie. Warum sollte ein Mensch in einem anderen eine digitale Hassbotschaft schicken, wenn nicht mit dem Ziel, diese Person ganz analog emotional zu verletzen? Dann kommt ein Absatz über den Tod von Frau Kellermeier. Wo das natürlich komplett dem Hass. Dann wird eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Camp Act zitiert, wo halt Leute schon emotionalen Stress im Internet hatten, Angst und Unruhe gefühlt haben, Probleme mit dem Selbstbild oder ähnliches. Was halt, ja klar, wenn ich das Internet aufmache und gucke mir irgendwelche Fotos von Typen an, die den ganzen Tag trainieren. Dann könnte das negativen Einfluss auf mein Selbstbild haben, weil ich einen kleinen Bauch habe. Aber sonst. Die Doktorandin, die wegen eines wissenschaftlich umstrittenen Vortrags zu Geschlecht und wegen transfeindlicher Äußerungen in der Kritik steht, hat einen Spendenaufruf gestartet, um juristisch gegen ihre Kritikerinnen vorzugehen. Nein, die geht nicht gegen Kritikerinnen vor. Das kann sie auch gar nicht. Das ist in Deutschland überhaupt nicht möglich, wenn die Kritik sachlich formuliert ist gegen deine wissenschaftliche These, dann kannst du da nicht gegen klagen. Was du wohl kannst, sind Sachen. Du kannst da Leute wegklagen, die dich Nazi nennen, Rechtsextremen oder ähnliches. Das kannst du schon machen. Das ist völlig legitim. Und das sollte Frau Vollbrecht bis zur letzten Instanz durchziehen. Vielleicht lernt ihr dann ja endlich mal was. Dann wird über die Frau Ma gesprochen. Die hatten wir ja jetzt auch schon öfter. Dieser Artikel in der Frankfurter Rundschau und der Artikel, ich glaube, im Spiegel oder in der Zeit war es. Sie hatte Vollbrechts verschobenen Vortrag in einem Interview in der Frankfurter Rundschau eingeordnet. Danach wurde auf sie gezielt. Laut Ma hat sie zahlreiche Hassnachrichten bekommen. Ihre Adresse ebenso wie die ihrer Eltern wurde veröffentlicht, ein Fenster eingeschmissen. Ma, ihre Frau und ihr Kind mussten ihr Zuhause verlassen. Das ist Anita Sarkeesian Playbook. Das Brianna Wu Playbook. Oh Gott, ich muss hier weggehen. Das Fenster eingeschmissen. Nun kann keiner prüfen. Ne? Kann jeder behaupten. Auch Brianna Wu hat behauptet, es würden Leute um ihr Haus streichen und irgendwas. Und sie hat damit viel Aufmerksamkeit. Sie hat es bis zur was Kongresskandidatin gebracht mit der Nummer. Weiß nicht, was Frau Ma lostreten will, aber ja. Mehrere Menschen haben nun, um sich vor solchem Hass zu schützen, Twitter verlassen. Etwa die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. F für Natascha. Die hatten wir ja letztens erst in unserem ersten von zwei Republika-Streams, die wir bisher gemacht haben. Wer den nicht gesehen hat und nochmal wissen wollte, was für eine nette, faktenbasierte und überhaupt nicht hasserfüllte Person Natascha Strobel ist, der kann sich das gerne nochmal angucken. Der Hass, der sich gegen sie richtete, wird bleiben und sich neue Ziele suchen. Also ist der Hass so ein amorphes Wesen, das einfach nur davon lebt, Menschen zu hassen, oder was? Aber warum setzt ihr das dann gleich mit den Hunderten von mehr, also für jeden von diesen Hassern gibt es sicher 100 Leute, die euch völlig sachlich kritisieren, fachlich kritisieren und die ihr genauso blockt. Das ist natürlich sehr bequem für euch, dann könnt ihr das immer auf den einen von den 100 schieben, aber fair oder demokratisch ist es nicht. Ja, das war's schon. Schon. Oh Gott. Ja, wir sehen hier eine Pistole, aus der Sprechblasen rauskommen. Sind die Sprechblasen irgendwie genetisch beeinträchtigt? Sie sehen so komisch aus. Ja, das ist wahrscheinlich wegen dem Mündungsfeuer. Davon. Haben die jemals gesehen, wie eine Pistole abgefeuert wird, die Leute, die das Bild entworfen haben? Worte wie Waffen. Also ich würde sagen, aus dem Winkel, wahrscheinlich nicht. Weil wenn sie es mal gesehen hätten, dann würden sie wahrscheinlich nicht darüber berichten können. Ja, hier haben wir ein, ich glaube, das ist ein Buchauszug. Der Herr, das ist ein österreichischer Sprachwissenschaftler, glaube ich, Sprachphilosoph und Politikwissenschaftler in Berlin. Und der schreibt halt über Hasssprachebücher. Und hier ein Artikel zu pandemischer Hass, Worte wie Angriffswaffen. Und ich lese einfach ein paar Zitate vor. Ich kann das nicht mit so einem schönen österreichischen Akzent wie der Maas, aber müsst ihr euch den Maas jetzt einfach dazu denken. Nach jeder Gewalttat immer die gleiche Frage. Wie konnte es so weit kommen? Hasssprache und Gewalt waren von jeher in einer verhängnisvollen Mésalliance miteinander verbunden. Der latente Hass, durch Sprache gemeinsam aufgeweckt und in hasserfüllten Sprachentgleisungen manifest, bleibt jedoch nicht in der Dimension des Textes stehen. Am Höhepunkt der Hassrede können die Grenzen des Diskursraumes zu jener Dimension hin durchbrochen werden, in der das Archaische aus der Sprache hervorbricht und die Tat das Wort überschreitet. Hassreden haben Vorbereiterfunktion, die zwar an stabilen gesellschaftlichen Strukturen abprallen, jedoch entlang der vulnerablen Bruchlinien einer Gesellschaft massiven Schaden anrichten. Auf diffuse Weise richtet sich Hate Speech zwar auch gegen das sogenannte Establishment und die gesellschaftlichen Starken, in erster Linie praktiziert sie jedoch Ausschließung und lenkt ihre negative Intensität gegen bereits Ausgegrenzte und fundamental andere. Wenn das Performative anhebt und der Hass zu sprechen beginnt, besteht für feinhörige Adressaten von Hassbotschaften akute Verletzungsgefahr. Denn Worte sind auch Taten. Zitat von Ludwig Wittgenstein. Besonders Staaten mit autoritären und illiberalen Regierungen oszillieren zwischen sprachlichen Sonderdeformationen, offenen Lügen und plebiszitärer Demagogie. Langfristig wäre daher die Investition in umfassende politische Bildung eine der wirksamsten Präventivmaßnahmen gegen Hassreden, da diese geistig-kulturell aushöhlt und zum Erliegen bringt. Mittelfristig wären weitere behutsame gesetzliche Regelungen im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sowie des kommenden Digital Services Act der EU und vor allem deren offizielle Kontrolle wünschenswert. Erst mit der Bereitschaft, auf individueller Basis digitale Hassausbrüche gegen andere, zumeist im Schutze der Anonymität, freiwillig selbst einzuschränken, beginnt sich allmählich Symmetrie in den gesellschaftlichen Anerkennungsverhältnissen zu entwickeln. In einer solchen Welt fühlte sich jeder Mensch dafür verantwortlich, welchen Gebrauch er von Sprache macht, sobald er seine subjektive Weltwahrnehmung zum Ausdruck bringt. In einer Welt der Pandemie, der Kriege und zunehmenden vertikalen Segregationen, ein in weite Ferne gerücktes Ideal. Ja, das ist hochphilosophisch quasi hergeleitet, warum Worte zu Gewalt führen und warum wir mehr Gesetze brauchen, um die Worte einzuschränken. Weil die Leute kommen ja selber nicht zur Vernunft. Schön, schön. Ne? Paul Seiler Vlasits. Ja. Und natürlich mit österreichischem Akzent wäre das Ganze noch ein bisschen besser rübergekommen, aber ja, auch so schon komisch genug, finde ich. Wer zuerst Verschwörung ruft, hätte gewonnen. Ja, hier geht es um das Framing in den Medien von dem, was uns jetzt im Winter bevorsteht, dass halt gewisse Teile der Bevölkerung vielleicht ein Problem damit haben werden, mit diesen Einschränkungen, die da auf uns zukommen, mit eventuellen Folgen, mit dem Missmanagement, was da getrieben wird. Und ja, wer zuerst Verschwörung ruft, hätte gewonnen. Also man muss die Leute direkt schon mal in die richtige Ecke stecken. Hat hier zwei Nachrichtenartikel miteinander verglichen. Ja, in etlichen reichweiten starken Medien, die weder als Boulevardesk noch als alternativ gelten, lassen sich derzeit recht ähnliche Beiträge finden. Mit Blick auf die relativ klar negativ konnotierte Einordnung demnächst womöglich anstehender Sozialproteste gegen die Regierungspolitik. Vor allem bezogen auf Aspekte wie Krieg, Energiekrise, Umwelt, Inflation und weiteren Sozialabbau. Das ist ja alles schlimm, dagegen zu protestieren. Böse, böse. Neben dem Framing etwaiger künftiger Demonstrationen als tendenziell rechtsextrem, sowohl durch Regierungspolitik als auch durch Sicherheitsbehörden und Leitmedien, ist bemerkenswert, dass hier ziemlich lupenrein Verschwörungstheorie praktiziert wird. Oh, also genau das, was Vertreter etablierter Medien ihren Gegnern immer wieder gerne vorwerfen. Ja. Hier wird ein Zitat aus der Bergischen Allgemeinen gemacht. Nach dem Abflauen der Corona-Demos setzen Querdenker und Rechtsextremisten auf die nächste Krise. Die Unzufriedenheit vieler Menschen wegen Gasknappheit und Inflation. Wieder ist von Umsturz die Rede. Wer plant den Herbst der Proteste? Also vor allem setzen die auf die Krise. Die setzen auf die Krise. Was ist das denn für ein Blödsinn? Als würden sie jetzt scharf drauf hin zu demonstrieren oder was? Also wenn das Ziel wäre, zu demonstrieren und dann irgendwie dann die Krise begrüßt wird oder was? Was ist das für ein Schwachsinn? Genau, die freuen sich alle in die Tasche, so juhu. Ja genau, endlich Krise, dann können wir wieder demonstrieren. Ja, wir spielen Frieden, juhu. Ja, und er stellt halt weiterhin so ein paar Parallelen zu Verschwörungstheorien, die halt in den Medien gestreut werden mit dem Ziel, was gerade beschrieben wurde, und zitiert hier lustigerweise die Bundeszentrale für politische Bildung. Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretikerinnen fragen, wem hat etwas genützt? So könnte man quasi für Verschwörungstheorien herausfinden. Ja, und cui bono? Wem nützt es? Ja. Fragt sich, inwiefern gemessen an solchem Maßstab Journalistinnen etablierter Medien sich den offiziellen behördlichen Vorwurf gefallen lassen müssen, genau solchen Verschwörungsmythen anzuhängen. Ja, ein paar Zitate. Dieses Protestpotenzial werde vielerorts zunehmend von Rechtsextremen dominiert. Gruppen, die diese Proteste initiieren, koordinieren und lenken aus dem rechtsextremen Spektrum. Ja, natürlich. Was auch sonst. Ne? Proteste sind an sich nichts Schlechtes. Sie seien ein etwaiges Korrektiv des Regierungshandelns und gehören zu einer demokratischen Gesellschaft. Aber gefährlich ist es, wenn Rechtsextreme solche Proteste vereinnahmen oder selbst starten. Woher der soziale Resonanzboden für Unzufriedenheit und Proteste kommen mag, welche politischen und politökonomischen Alternativen zum aktuellen Regierungskurs es gibt oder gäbe, wie Protest sich anders als rechtsextrem artikulieren könnte, dazu äußerten sich die Medien wenig bis gar nicht. Ja, also keinerlei Legitimation von irgendwelchen Demonstrationen. Denn entweder du bist mit der Regierung oder aber du bist gegen die Regierung. Bloß keine dritten Wege oder ähnliches. Ja, also klares Spaltendenken. Ne? Also es gibt nur die Extremen, die protestieren und es gibt die, die die Regierungsmaßnahmen für sinnvoll achten und dazwischen gibt es gar nichts. So wird das ja argumentiert. aus dem Spiegel. Nach Migration und Corona setzen Rechtsextreme und Verschwörungsanhänger auf das nächste Aufregerthema. Die Gaskrise und die explodierenden Preise. Ja. So also hätte alles enden können. Die Maßnahmen gegen die Pandemie weitgehend vorbei. Der Erfinder, der Querdenker, sitzt im Knast. Die Proteste ebben ab. Und all die hässlichen Szenen der vergangenen Jahre, der Sturm auf den Bundestag, die Fackelmärsche vor Politikerhäusern, wären bald verblasst wie ein ferner Fiebertraum. Aber doch wie es aussieht, kommt es anders. Die Protestkarawane, eine diffuse Mischung aus Corona-Leugnern, Verschwörungsanhängerinnen, Reichsbürgern, Rechtsextremen und Politikerentfremden, ziehe weiter und hat ein neues Thema gefunden. Die Gaskrise und die explodierenden Preise in Deutschland. Ja, und von den alten Themen haben die sich verabschiedet. Die sind, glaube ich, auch noch aktuell, würde ich sagen. Aber schuld seien aus Sicht der so Bezeichneten natürlich die da oben. Daran zumindest habe sich nichts geändert, wirft er hier den Medien vor. Ja, der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller wird zitiert, Extremisten träumen von einem deutschen Wutwinter. Ja, die träumen davon. Die freuen sich darüber. Diese wollen dann die Stimmung aufgreifen und Werbung für ihre staatsfeindlichen Bestrebungen machen. Gut, ich meine, dass es da Trittbrettfahrer gibt, klar. Staatsfeindlich. Wer hätte es gedacht? Ja, ganz im Gegensatz zu den Kommunisten, die wir haben. Ne? Die wollen nur, dass alles friedlich und ruhig bleibt. Ne? Das ist ja das Paradox an dieser Sache. Das sind ja an sich so typisch linke Themen, für die da demonstriert wird, dass die sich nicht auf diesen Protest draufstürzen. Aber gut, ja, die sind ja an der Regierung. Das werden die selber demonstrieren. Also, es wird so ruckzuck umgeschiftet werden. Tja, also sich sorgen, das ist ganz okay. Solange solche Leute, und das dürften ja sehr viele sein, nur nicht ihren Protest im längst hinreichend geframten Rahmen auf die Straße tragen. Ja, das ist schon ein ekliges Verschwörungsframing, was da in manchen Nachrichtenartikeln steht. Da ist mir auch noch einiges aufgefallen. Der Autor des Textes sagt hier, was stört der Verschwörungsbalken im eigenen Auge, wenn sich trefflich mit Vorwürfen auf andere zeigen lässt? Ja, dass auf beiden Seiten dieser sozialen und medialen Spaltungen, die sich gegenseitig und jeweils exklusiv Verschwörung zurufen und vorwerfen, kaum über soziale Verhältnisse, gesellschaftliche Strukturen oder Interessenkonflikte debattiert wird, scheint kein Zufall. Entwicklungen werden so oder so übermäßig personalisiert und emotionalisiert, um über etwaige grundlegende Änderungen, zum Beispiel Vergesellschaftungen wichtiger Produktionsmittel oder auch wichtiger Medien, nicht reden und schon gar nicht entsprechend handeln zu müssen. Ja, ne, weil ist doch gut, es ändert sich nichts, die Sachen werden durchgedrückt und jeder, der was dagegen hat, hat sowieso kein Argument, weil das sind ja alles nur schwurbelnde Querdenker. Alleine das Wort Produktionsmittel sagt mir schon, dass aus einer Ecke der Text kommt. Ja, das ist ein linker Autor, auf jeden Fall. Das ja, habe ich ja auch gesagt. Das sind eigentlich originäre linke Themen. Nur die sind halt gerade an der Regierung, deswegen werden sie nicht gegen sich selber protestieren. Ja. Ja. Aber gut, ich meine, diese Tendenz hat man ja schon immer gemerkt. Also merkt man ja, das ist ja auch nicht ganz neu. Ne? Aber das hat ja mittlerweile so einen absurden Rahmen erreicht, ja, dass halt auch, wie gesagt, originäre linke Themen nicht mehr bedemonstriert werden dürfen. Oder dagegen sollen nicht aufbegehrt werden, weil das halt regierungskritisch ist. Böse, böse. Ah ja. Und weiterhin passt zu diesen Verschwörungstheorien. Wie erkennt man Verschwörungstheorien? Hier haben wir eine Aktion von der UNESCO. Think before sharing, stop the spread of conspiracy theories. Ja, ich finde das schön, dass sie das da so mit so Würfeln bebildert haben. Denken sich natürlich, sie sind super schlau. Aber das Problem bei der Sache ist natürlich, Würfel assoziiere ich mit, ich schmeiße es in die Ecke und gucke danach, was ich da sehe. Na, also, und nicht mit hier ganz genau aufpassen, richtig, falsch. Und keine Ahnung, wie was, Informationen. Würfel legt man sich nicht zurecht, genau. Ja, hier gibt es halt so ein paar Pamphlete und ein paar Schaubilder, die auch auf Deutsch zum Runterladen sind. Ich habe das alles archiviert. Wenn du willst, kannst du da ein paar anklicken. Ne? Also ich habe alle sind auch auf Deutsch archiviert, so, wenn es lädt. Ne? Finde ich einfach lustig. Ja, natürlich die Verbindung zum Antisemitismus bei Verschwörungstheorien. Was kann man konkret gegen Verschwörungstheorien tun? Ne? Sie stoßen auf eine Verschwörungstheorie. Besser reagieren als ignorieren. Zum Beispiel so. In den sozialen Medien. Unter Anführung überprüfter Informationen kommentieren. Den Post nicht teilen. Weil sonst wird es ja Reichweite geben. Ne? Auf Webseiten und in Blogs. Die verantwortliche Person unter Anführung überprüfter Informationen kontaktieren und um Korrektur bitten. Webseite oder Blog nicht teilen. Wichtig, wichtig. In den Medien, Redaktionsleitung kontaktieren, lokalen, nationalen Presserat oder Presseombudsstelle kontaktieren. Ja, viel Erfolg damit. Das Material nicht teilen, immer wichtig. Nicht die Reichweite erhöhen. Ja, ich meine, keine Ahnung, gilt das für alle Seiten? Ne, so, keine Ahnung, hier, ich denke nur an das Schneekettenschaubild von vorhin. Ne? Machen wir hier wieder alles falsch, indem wir das hier verteilen, was die hier schreiben, diese Verschwörungstheoretiker oder wie? Ja, also ich meine, das macht natürlich alles Sinn, aber die ganzen Leute, die ja so als Querdenker in den sozialen Medien gemacht werden, klar, da gibt es ein paar, die sind rabulistisch und die schimpfen nur rum, aber meistens hast du genug Leute, die halt versuchen, das halt nachzufragen, zu debunken, ja, im Sinne, wie es hier sogar von der UNESCO vorgeschlagen wird. Ne? In welcher Form kann Journalismus über Verschwörungstheorien berichten? Finde ich auch gut. Oder hier. Gut, antisemitische Inhalte. Offen, beleidigend oder niedrige Sprache. Klar, implizite, koordinierte, antisemitische Sprache, kodierte. Verknüpfung mit einer angeblichen Verschwörung mit einer jüdischen Person oder dem Staat Israel oder auch nur irgendein Dog-Whistling, ne, kennen wir ja so. Die da oben, ist schon, darf man schon mal nicht sagen. Natürlich die Protokolle der Weisen von Zion, der Klassiker. Das ist aber das falsch verlinkt dann, weil ich habe hier eigentlich auf dieses hier geklickt. How to Conspiracy Series Damage and Mislead. Also, irgendwas hier falsch verlinkt. Das ist auch Mislead. Misleadet hier. UNESCO, ne? Ja. alles verlinkt. Alle Links führen zu die Juden warns, oder wie? Ich weiß nicht, aber weiter oben sind ja auch noch so ein paar Schaubilder da, die sind auf jeden Fall, die habe ich alle gecheckt, die gehen auch richtig, die, wo die Bilder nicht dabei sind, weiter oben. Wenn es die UN macht, ist es halt auch nur UNESCOIC. Ja. Kein Kakao. Ah, jetzt redet euch halt wieder langsam. Schauen ins weiße Leere. Hallo. Eine Anführungsstrichen geheime Verschwörung, eine Verschwörungsgruppe, unterstützende Beweise. Also alles mit Beweisen ist eine Verschwörung, ja. Wir suggerieren, dass nichts zufällig passiert. Wir gehen davon aus, dass die Welt gut oder schlecht ist. Jemand ist schuld, ja. Prüfen wir das doch mal. Gender Pay Gap. Ja. Ist eine geheime Verschwörung vom Patriarchat. Hier, das Sowieso-Institut sagt auch 25%. Ne, jemand ist schuld, ne? Wer koordiniert die ganzen Demonstrationen im Winter? Hatten wir vorhin ja. Ja, unterstützende Beweise sind auch, glaube ich, im Gegensatz zu direkten Beweisen, zu konkreten Beweisen gemeint. Die unterstützen eben nur den Rest der Theorie und nicht unbedingt den, das eigentlich Behauptete oder so. Das ist, glaube ich, gemeint. Aber ja, bewiesen, Beweise eben. Ja, wie redet man mit jemandem, der an Verschwörungstheorien glaubt? Jetzt ist das nur auf Englisch hier. Ach Mensch, die UNESCO. Was ist denn los? Es ist teilweise wirklich ein bisschen komisch verlinkt, das stimmt schon. Aber das fand ich auch, wie man mit den Leuten reden kann, wenn die an Verschwörungstheorien glauben. Ja. Man muss vorsichtig sein, weil jedes Argument, was das debunkt, may be taken as proof that you are part of the conspiracy. Also du bist Mitverschwörer. Ja. Ja. Und wie sieht das im Kopf von jemandem aus, der an solche Verschwörungstheorien glaubt? Das hat mich halt immer interessiert und deswegen habe ich diese Tweet-Serie von Dr. Lutz Böhm mitgebracht. Das, was sie sagen, verletzt meine Gefühle. B. Heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Sie dürfen alles sagen. Ich teile Ihnen nur mit, dass es mich und vielleicht auch andere verletzt. Aha, ich werde gecancelt. Ah. Sie werden nicht gecancelt. Ich teile Ihnen nur mit, dass Sie es bewusst in Kauf nehmen, anderen mit Ihren Worten weh zu tun, wenn Sie es weiterhin sagen. Oh, Cancel Culture aus der linken Vogue-Bubble. Ah, die größte Bedrohung unserer Demokratie. Ah. C bis J, hier B. Nimm unsere Spende, um dich juristisch gegen A zu wehren. K, hier ein Buchvertrag, B, um zu sagen, was man nicht mehr sagen darf. L, hier B, möchtest du vielleicht eine Platte aufnehmen, um zu singen, was man nicht mehr sagen darf. M bis O, aber B darf es doch offensichtlich sagen und bekommt auch den medialen Zugang dafür. Was ist mit A? Plasberg. B, erzählen Sie uns Ihre furchtbare Geschichte der Unterdrückung, die Sie psychisch so sehr belastet. O bis Y. Früher hat es doch auch niemanden gestört. A wird bedroht. Leute posten Bilder des Hauses, Steine werden geworfen, ein einsamer, sehr wütender Mann Z nimmt die Jagdwaffe von Onkel Heinz, geht los und erschießt A. Medien, der arme Z, von der Gesellschaft vergessen, hat praktisch in Notwehr gehandelt. So sieht es in den Köpfen der Menschen aus, die ja, zu lange Frau Faeser zuhören. Ich meine, ist ja gut, dass die ganzen Strohmänner wenigstens nur so kurze Namen haben. Das macht das Vorlesen leichter, ne? Plasberg? Warum Plasberg? Der passt da irgendwie nicht rein. Na, weil der eine Talkshow hat. Eine Talkshow, wo es ja ganz wichtig ist, dass da nur die richtigen Menschen eingeladen werden. Weil wir ja, und vor allem werden da ja eigentlich auch nur Rechte eingeladen. Also so kenne ich Plasberg. Ja, der würde nie irgendwie auch Leute einladen, die auch einen linken Standpunkt vertreten. Wissen wir ja alle, Faschismus. Das wäre ja False Balancing wieder. Aber der muss ja nur die einladen, weil ansonsten Faschismus. Ja. Jetzt meine Gefühle. Ja, die Menschen leiden. Geben sie uns Macht. Ja, das, diese armen Buchstaben. Aber ist ja auch klar, warum er Buchstaben nimmt, weil Beispiel aus der echten Welt, bitte. Naja, gut, das ist ja ganz klar. A ist Frau Ma. Ja, B ist wahrscheinlich Frau Vollbrecht oder jemand aus der Ecke. Ja. Naja. Doch, auf jeden Fall. Also die dritte, wenn es ehrlich wäre, in der dritten Zeile, hier so A, meine Gefühle, dann Antwort, dann in der dritten Zeile. Jetzt hast du keinen Arbeitsplatz mehr, du darfst keine Vorträge mehr halten, du darfst dies und das nicht mehr machen, weil das habe ich online alles organisiert. Ja, zum Schutz von uns allen. Und dann der Rest dieser Kette stattfinden, so, aber einfach nur... Zum Schutz von uns allen und unseren Gefühlen. Ich teile Ihnen nur mit, dass es mich und vielleicht auch andere verletzt, ja, so, genau. Einfach also, dabei empathisch bleiben und nimm auf uns Rücksicht, dann brauchst du auch nicht, da brauchst du auch nicht an den nächsten Baum aufgehängt werden. Genau, bitte nimm eine Videobotschaft auf, wo du dich 10-mal entschuldigst, ansonsten darfst du nie wieder hier irgendeinen Vortrag halten. Ne? Ja. Kommen wir zur nächsten. Veronika Kracher, marxistische Feministin, beschwert sich hier darüber, dass sie nichts aus ihrem Privatleben im Internet verteilen kann, weil das sonst Leute gegen sie verwenden. Gut. Kann sie ja machen. Ich hätte es nicht vor, irgendwelche Sachen, ihre Aussagen reichen ja völlig, wie diese hier. Was ich nur interessant fand, diesem Thread ist, dass sie hier schreibt, genau, früher habe ich viel darüber geschrieben, wie ich aus Erlebtem feministische Gesellschaftskritik abstrahiere. Heute weiß ich, dass sowas konkret gegen mich verwendet wird. Wenn ich das mache, um mich zu diskreditieren. Und das schreibt sie natürlich gerade als junge Frau dahinter, was wieder ihr Framing halt eben ist, um zu sagen, so nach dem Motto, ja, die sagen ja nur, dass ich Quatsch rede, weil das nur meine Erfahrungen sind und das ist ja nur, weil ich eine Frau bin. Der Witz ist ja, und sie schreibt ja auch, ich habe mir partout verkniffen bei allen meinen Artikeln über Amber Heard, die grottenschlecht waren und total ins Thema verfehlt haben, und Johnny Depp über meine eigenen Erfahrungen sexualisierter Gewalt zu schreiben, weil ich weiß, dass daraus abgeleitet wird, dass ich mich deshalb mit Emma Heard solidarisiert hätte. Ja, genau, weil das hast du ja auch. Und da schreibst du ja hier nur sozusagen als Schutzbehauptung und definierst das dann. So wäre, ne? Definierst das dann um, so nach dem Motto, ja, das ist ja Frauenhass, weil die Leute das sagen. In Wahrheit ist es ja so, aber du lebst in deiner Welt halt und kannst nur bis zu deiner Nasenspitze weit denken. Und das schreibst du ja hier quasi auch, wenn du sagst, du deine Gesellschaftskritik abstrahierst du aus deinen persönlichen Erfahrungen, ja. Und du bist Incel-Expertin, ja. Und also, du bist das wortwörtliche Spiegelbild von diesen Leuten, die in irgendwelchen Foren sitzen und das Gleiche machen. Der Unterschied ist nur, dieses, was angeblich dieser Frauenhass ist und so, das ist der einzige Grund, warum du ernst genommen wirst, weil du eine Frau bist und weil du ins Beuteschema von unseren Journalisten reinpasst. Das ist der einzige Grund. Diese ganzen Leute da in irgendwelchen Foren, wo du dann irgendwie sagst, oh, was habt ihr für komische Konzepte, dies, das und jenes, und die meinen das und das, und die meinen, alle Frauen hassen sie und so weiter und so fort. Ja, weißt du, wo das herkommt, Veronika? Das kommt daher, weil die ihr Erlebtes in ihre Gesellschaftskritik abstrahieren. Daher kommt das. Genau daher kommt das. Herzlichen Glückwunsch. Tja, und ja, kommen wir zu links unten. Ja, die sind ja auch ein Grund dafür, dass Leute aus einem ganz anderen politischen Spektrum auch das machen, was die Veronika gerade gesagt hat, ne? Dass sie keine privaten Sachen online posten, weil sie halt Angst haben, dass es gegen sie verwendet wird. Ist ja noch nie vorgekommen. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht gut, egal gegenüber wem das gemacht wird, ja, aber ist halt auch ein Unterschied, ob man irgendwas Privates postet und dann irgendwas, was damit gar nicht im Zusammenhang steht, dass das gegen einen verwendet wird, im Gegensatz zu dem, was die Dame gerade gesagt, geschrieben hat, dass ja die Begründungen für ihre journalistischen Publikationen aus diesen Erfahrungen münden und die enthält die Erfahrungen dann der Allgemeinheit vor. Das kann ja eigentlich nur den Hintergrund haben, vorzutäuschen, dass es irgendwelche anderen Hintergründe hätte. Ja, und ich meine, Amber Heard ist halt ein wirklich gutes Beispiel für diese ganzen Sachen, ja, weil ich meine, was soll man dazu wirklich noch sagen? Ja, die Sache ist ja gerichtsfest. Da können die sich auf den Kopf stellen. Das ist einfach so. Ne? Die Dame hat sich Sachen zu Schulden kommen lassen. Und es ist einfach so. Ja, kann man nicht wegdiskutieren. Ne? Man kann sagen, ja, das war alles gar nicht so schlimm, aber das ist dann halt wieder persönliche Befindlichkeit. Deswegen besser verheimlichen. Ja. Verfahren nach Paragraph 129 gegen links unten eingestellt. Ja, Indymedia, das war ja auch so eine ganz sympathische Webseite. Die gibt es ja weiterhin auch noch, die ist nur auf einem anderen Server. Die wurde ja vor einigen Jahren verboten vom de Maizière. Wurde verboten aufgrund von die Plattform wurde zur Verbreitung von Beiträgen mit strafbaren und verfassungsfeindlichen Inhalten genutzt. Und da wurden einige weitere Strafverfahren eingeleitet. Ein Strafverfahren, was eingeleitet wurde, war halt die angebliche Bildung einer kriminellen Vereinigung um die verbotene Plattform. Ja, und da wurden Sachen beschlagnahmt und da konnten jetzt im Endeffekt keine Beweise für diese Annahme gefunden werden. Warum? Die Staatsanwaltschaft könne keine Beweise finden und hatte keinen genügenden Anlass zur Erhebung einer öffentlichen Klage. Bis heute konnte keiner der bei links unten Razzien im August 2017 beschlagnahmten Datenträger entschlüsselt werden. So, also keine Beweise, weil man die Sachen nicht entschlüsseln konnte. Nicht irgendwie Freispruch oder keinerlei Anhaltspunkt oder sowas. Ja, man hat nur keine handfesten Beweise, wo man sich entschlüsseln konnte. Null. Ja. Reise-FS. Gut verschlüsselt mit Reise-FS. Aber es gibt doch sicherlich genug Archive auch von links unten in die Medien, wo man reinschauen könnte. Und Mich wundert das eher, dass die ganzen, gut, ich meine, die Sache ist ja verboten worden, ja, wegen den hier ganzen geht es ja Sachen, was jetzt um Bildung einsichtbar war, von, steht aber da ja auch, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist ja das, es geht ja nicht darum, was die publiziert haben da jetzt, sondern das hatte ja schon Konsequenzen, genau. da Es geht ging es ja ja dann noch jetzt um darüber wohl hinaus. um irgendwelche Ja. konkreten Pläne, um irgendwas zu tun. Und das haben sie dann wahrscheinlich von den Datenträgern nicht entschlüsseln können und deswegen. Genau. Genau. Ja, also darum geht es nur. Das wird natürlich als Sieg gefeiert. Dass das Verfahren jetzt eingestellt wurde, zeigt einmal mehr, dass der Paragraph 129, der Verhalten weit im Vorfeld einer konkreten Rechtsgutverletzung unter Strafe stellt, vor allem dazu genutzt wird, Personen zu überwachen und Strukturen auszuleuchten. Ja, als ob das nicht in anderen politischen Spektren dauernd gefordert wird, dass das gemacht wird. Ja, also auch wieder Messen mit zweierlei Maß. Ne? Egal wer Blödsinn macht, soll bitte einen auf die Finger bekommen. So sehe ich das. Akzentfreie Karriere, je, je. Okay. Akzentfreie Karriere, yeah. Kolumnist. In Salam Assad macht einen kurzen Realitätscheck für alle, die in den Medien arbeiten Ja, was denn jetzt? Kolumnist oder Kolumnistin? wollen. Das frisst man nicht so richtig, Oder der ne? Stern dazwischen nochmal. Dafür müssen wir jetzt wissen, ob sein Salam ein Also weiblicher oder männlicher Vorname ist. sie ist, glaube ich, weiblich. Ich kann es aber fast nicht Vermutlich, ja. 100% sagen. Such dir Jobs, die zu deinem Akzent passen, sagte mir mein Sprechtrainer vor ein paar Jahren, als ich eine Sommerschule beim Uniradio besucht habe. Anderthalb Jahre habe ich einmal gewartet, bis ich Zugangsdaten für die Website auf der Arbeit bekommen habe. Das war kurz bevor ich gekündigt habe. Mein Vorgesetzter dachte, dass ich bestimmt etwas anstellen und falsch aufgebaute Sätze unkontrolliert reinhauen würde. Alle anderen Mitarbeitenden hatten den Zugang jedoch schon lange erhalten. Schön und ungestört saß ich am Praktikumsplatz und habe keine einzige Aufgabe und nichts von den Arbeitsabläufen erklärt bekommen, obwohl ich mehrjährige Arbeitserfahrung mitbrachte. Währenddessen habe ich zugesehen, wie andere PraktikantInnen eingearbeitet wurden. Ich nenne mich inzwischen selbst das Diversity-Bingo des Arbeitsmarkts. Wer mich zieht, hat einfach Bingo. Man darf sich allerdings nicht beschweren, sonst ist man Anti-Diversity und bekommt nie Jobs. Oder wie ein deutscher Chef mal sagte, sonst endet man wie die anderen mit ausländischen Akzenten in einem Dönerladen. Wer Medien machen will, soll mitspielen. Halt's Maul, hätte ich so gerne geantwortet. Ja, aber irgendwie macht es schon Sinn. Dass außerhalb von Chris Howland oder Rudi Carrell oder so halt die Leute Deutsch können, die im Fernsehen auftreten, weil das ist immer noch die Sprache, die hier alle Leute lernen sollten, falls sie irgendwas mitkriegen wollen. Und da verstehe ich vollkommen, dass vielleicht jemand, der wie du aus Syrien kommt und vielleicht noch nicht so lange hier ist, dass er perfekt spricht, da eher schlechte Chancen hat. Ich meine. Ich blicke zurück und sehe in den letzten 6 Jahren, die ich in Deutschland verbracht habe, 10 verschiedene angefangene Karrieren, Burnouts und die Angst, die Miete nicht bezahlen zu können. So schwer sind die Lebensumstände und man fühlt sich mit Benachteiligung am Arbeitsplatz die ganze Zeit einsam. Wir sind aber nicht allein, wir werden nur davon abgehalten, uns zu organisieren. Warum lassen wir uns als ArbeitnehmerInnen gegeneinander ausspielen? Ich wünsche mir keine 5K-Gehälter, ich will meine Miete bezahlen können und von anderen KollegInnen lernen und mit ihnen mein Wissen teilen. Der Individualismus lässt dennoch keinen Raum für Austausch. Medienhäuser funktionieren wie Familienbetriebe für Reiche. ArbeitnehmerInnen sind so gut wie FeindInnen. MigrantInnen werden in zugeschnittenen Rollen dazugeholt, um sich gegenseitig fertig zu machen. Und man kommt nie so nah dran, den deutschen Traum zu erreichen. Krankenversicherung, 24/7 Strom und Wasser, verspätete Bahnen und eine Erfolgsgeschichte, die in den Kinos irgendwann läuft. Sag mal, was erwarten diese Menschen vom Leben? Dass alles irgendwie nach ihrer Pfeife tanzt oder dass alles so läuft, wie sie das denken? Oder ich meine, allein so die Idee, dass man am Ende einen Film drüber drehen können muss, ist so komisch. Der Anstieg in die besser angesehene Arbeitswelt und vor allem in den Medien liefert ein klares Bild für die Ungleichheit, die unser Leben definiert. Was gilt als Arbeit? Was wird entlohnt? Wer muss hasseln? Eine kurze Reflexion würde zu konkreten Antworten auf die unzähligen Fragen der Benachteiligung in deren Komplexität führen. What? Wir brauchen viele Realitätschecks, um die Realität im Plural zu verstehen und Akzente dieser Realität einordnen zu können. Dieses Verständnis überschreitet die Handlungsgrenzen von Marketing und Arbeitsansätzen, die mit Buzzwörtern wie Bunt oder Diversität arbeiten. Das benötigt Akzeptanz für unsere Pluralität und dafür, dass die Lebensrealitäten vieler Menschen nicht nur auf Floskeln und Theorien re zu reduzieren sind. Denn Lösungsansätze sollten im Wandel bleiben, wenn wir einen Wandel anstreben. Wir brauchen weniger Scheindiversitäten und den echten Willen, miteinander zu leben. In den Medien würde es auch heißen, dass wir mehr Raum für alle schaffen sollen, anstatt die drei bekannten Namen erstmal zu vergöttern, dann zu canceln und mit neuen temporären Gesichtern zu ersetzen. Das Narrativ von denen, die es geschafft haben, soll nicht die Regel für alle sein. Akzentfrei, ja. Alles klar. Kurzer Realitätscheck, ja? Realitätsinnencheck. Ich glaube auch. Wer hat euch so verdorben? Wer hat euch so vermurkst, dass ihr glaubt irgendwie, euch müsste die Sonne aus dem Hintern scheinen? Ja, kommen wir nun zu Julian Reichelt, beziehungsweise zum Massengeschmack TV. Massengeschmack TV hat hier ein Video veröffentlicht mit dem Titel Julian Reichelt lässt die Wutbürgersau raus auf seinem YouTube-Kanal. Und ich finde es nicht so gut gelungen, das Video. Hat der Holger mal wieder was Komisches fabriziert. Ja, wollte auch mal was Besonderes sagen oder so. Wir sehen hier auf jeden Fall einen Ausschnitt, also ein paar Ausschnitte natürlich gezeigt hier vom Reichert. Also Julian Reichert hat ja jetzt so eine Sendung quasi auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist sein einziger Weg im Moment, einziger Weg, wo er die Videos verbreitet, aber vielleicht bin ich da auch nur nicht komplett informiert. Und eine von diesen Sachen war halt hier dieses Wolters Bier, was irgendwie aus Braunschweig, glaube ich, war. Und da haben sie irgendwie das Logo geändert und das hat er dann irgendwie thematisiert oder so. Und ja, für Holger ist das dann irgendwie so von wegen, was soll das? Und ja, ich meine, wenn er das meint, dass er das thematisieren soll in seiner Sendung, soll er das doch machen, ne? Und wo ich halt auch drüber gestolpert bin in diesem Video hier vom Holger Massengeschmack, ist halt dieses Ding, dass er da meint, der Reichelt hätte Praktikantinnen begrapscht. Na, das ist eine Behauptung, die der Holger hier aufstellt. Und ich glaube, da bist du nicht ganz gut informiert, Holger. Also allem, was ich weiß, hat er ja Beziehungen geführt mit Leuten, die da angestellt waren. Also Kolleginnen, Untergebenen, wie auch immer. Und aber halt, ja, Beziehungen halt mit denen geführt. Und der ist nicht durch die Gegend gegangen und hat irgendwelche Leute angegrapscht oder so. Und ja, also. Und das war ja auch schon bekannt. Aber rumgekokst haben sie angeblich, ne? Ja, solche Sachen. Und das war ja auch eigentlich schon monatelang bekannt, ne? Und das Einzige, was da ja jetzt neu gekommen ist mit dieser Geschichte, das war ja, dass das quasi immer noch läuft, ne? Das ist es ja quasi, weil ja wohl er Reichelt wohl dem Döpfner versprochen haben soll, dass er das nicht mehr macht. Und ja, scheinbar ist das trotzdem noch weiter passiert. Und das war ja im Endeffekt zumindest der vorgeschobene Grund. Also ob das natürlich der tatsächliche Grund ist, weiß man natürlich nicht, aber das war ja im Endeffekt das, was der Döpfner gesagt hat, dass er da wegen der Vertrauensbasis oder so ihn jetzt entlässt oder so. Aber es ist ja nicht so, dass es da irgendwelche Anklagen jetzt gibt gegen den oder irgendwelche Dinge. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, und diese Verkürzung. Die Verkürzung auf Grapschen ist auf jeden Fall falsch, ne? Scheiße, ich hatte auch noch so ein. Ich hatte auch noch so eine Quelle dazu. Ich sehe aber gerade gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Weil er hat nämlich hier das Medienportal Kress, ist es glaube ich, die haben sich mit dem Spiegelartikel beschäftigt, der auch irgendwelche Preise gewonnen hat, oder einen Preis zumindest, einen ziemlich wichtigen, und die schreiben halt, das ist alles total vage, was sie da an, also unüberprüfbar, was sie da an Sachen irgendwie raushauen. Das Einzige, was man irgendwie überprüfen konnte, und die haben wohl Chatverläufe vorliegen von Herrn Reichelt mit einer von denen, die ihn wohl beschuldigt haben soll. Und aus diesen Chatverläufen geht halt heraus, dass die Dame weiterhin noch den Kontakt mit ihm gesucht hat, nachdem die Beziehung abgebrochen war. Was halt das auch widerlegen würde, dass da irgendwas irgendwie nicht in ihrem Sinne war oder so. Ja, aber ja. Das ist halt wieder so ein Ding, ne, irgendwie, die Leute hören nur irgendwie, ja, irgendwas mit Frauen und falsch behandelt oder so. Und dann spielt einfach bei den Leuten irgendwie im Gehirn, habe ich das Gefühl, So, da spielt dann die Fantasie. Und dann kommt man dann irgendwie auf, ja, Grapschen und Praktikantin und was weiß ich nicht was. Und auch dieses Ding von wegen Wutbürger, was er hier meint. Also, ich habe jetzt halt ein paar Videos gesehen von dem Reichelt. Und ich hatte erst meine Befürchtung war, wenn man so die Ausschnitte irgendwie in der Timeline bei Twitter gesehen hat und der da irgendwie was erzählt, da war das schon meine Befürchtung, dass er jetzt so einen auf hier, tralala, wir werden alle sterben oder so macht. Die Und Frösche werden schwul. die Frösche werden schwul, genau sowas in der Art. Aber die ganzen Sachen, die ich mir jetzt angeguckt hatte, klar, es ist alles pointiert, wie man sagt, ne? Also er gibt sich da schon Mühe, ist ja auch alles geskriptet, die Sachen auch so ein bisschen unterhaltsam zu machen. Da sind schon so ein paar Spitzen auf jeden Fall immer eingebaut in die ganzen Dinge. Das muss man ja auch nicht mögen, aber er trägt das halt ganz normal vor und vielen von den Argumentationen von ihm kann ich auch folgen. Ne? Und klar, da wird natürlich auch darüber geredet, welche Biografien irgendwelche Politiker haben, was ja im Endeffekt dann halt Reden über die Person ist natürlich. Aber auch diese Sachen finde ich durchaus, fand ich bisher zumindest, ne, für die Zukunft kann ich natürlich nicht sprechen und der wird sicherlich auch irgendwie mal über die Stränge schlagen und so. Aber die Sachen, die ich da jetzt bisher gehört hatte, fand ich jetzt nicht groß anstößig, dass ich irgendwie sagen würde, so, er will da irgendwie die Leute aufwiegeln gegen irgendwelche Personen oder so, unfairerweise oder irgend sowas in der Art. Also, ja klar, ne, halt irgendwelche. Man kann die Themensetzung kann man natürlich kritisieren, ob man das richtig oder unwichtig findet. Das ist natürlich auch ein gutes Bild, was ich jetzt erwischt habe. Aber ja, also fand ich ziemlich misslungen hier auf jeden Fall das Video vom Holger. Und am Ende bringt er dann hier noch so ein Ding so nach dem Motto: Ja, es wird ja wohl hoffentlich kein richtiger Politiker, das irgendwie da die Sendung irgendwie adeln oder so. Und dann spielt er hier einen Clip vom Kubicki halt ein. Und dann dachte ich mir mal, dann schaue ich mir das nochmal an und das möchte ich euch jetzt mal vorspielen. Das ist jetzt quasi die Sequenz kurz bevor der Kubicki kommt, auch nochmal so für einen kleinen Eindruck, wie die Sendung so ist. Und dann kommt der Kubicki und das fand ich schon ganz interessant. Das schauen wir mal kurz. In seiner hilflosen Stammelei zur Inflation wollte Olaf Scholz den Geist der Gemeinsamkeit beschwören. Aber bei diesen Worten stockte und verhaspelte er sich so, als würde er selber nicht glauben, was er da von seinen Karteikarten ablas. Wir stehen vor einer historischen Herausforderung, sagte Scholz. Geist der Gemeinsamkeit und wir stehen zusammen, so wie Olaf Scholz das sagt, hieß in den letzten Jahren, in den letzten Krisen, zu oft, dass man jene brandmarkte, die nicht zusammenstehen wollten, die nicht begeistert mitmachen wollten. Geist der Gemeinsamkeit hieß, dass Widerspruch immer weniger geduldet wurde. Sowohl in der Politik als auch in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Genau das ist es, was Olaf Scholz auch hier vorbereitet. Er lädt uns das Problem auf, was eigentlich sein Problem ist. Er hat keine Antwort, er kam mit leeren Händen. Man kann sagen, er war zu faul, für das Land der Fleißigen auch nur den Hauch einer Lösung vorzubereiten und zu präsentieren. Er will sich im Herbst wieder bei uns melden. Bis dahin sollen wir bitte zusammenstehen und im Geiste der Gemeinsamkeit gemeinsam ärmer werden. So, jetzt kommt gleich der Kubicki, aber ne, das war jetzt mal so für einen kleinen Eindruck. Ne? Das ist natürlich alles meinungsmäßig und so, ne? Aber ja, was gibt es daran auszusetzen? Ne? Und Nix eigentlich, ja. ja, und ist das Wutbürgertum? Also finde ich nicht. Okay, und jetzt schauen wir nochmal Herrn Kubicki. Wir schon. Uns zugeschaltet ist jetzt Wolfgang Kubicki, Bundestagsvize, FDP-Vize und eine Legende der klaren Worte, kann man sagen. Wolfgang Kubicki, herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Was habe ich Falsches gesagt? Wo sind Sie anderer Meinung? Fast alles, um das freundlich zu formulieren. So, das war jetzt das Adeln der Sendung, Ja, genau. So mit hat es man gesagt. die Wutbürger-Sendung geadelt, mit was habe ich falsch gemacht? Ja, alles. Na, also total geadelt. Und das war ja auch dieses Ding, wo diese gewisse Mareile ja auch irgendwie gemeint hat, oh, der Reichelt ist radikalisiert und was macht der Kubicki da? Und da müsst ihr den doch rausschmeißen, FDP, keine Ahnung, oh, wir werden alle sterben. Ja, also Also es sieht aber für mich trotzdem aus, als wären es ein bisschen abgesprochen, weil sie sich jetzt beide freuen, dass der Scherz gelaufen ist. Ja, kann natürlich sein, weiß ich, aber Kubicki führt das ja auch gleich aus. Ich will jetzt natürlich nicht noch mehr davon vorspielen. Könnt ihr euch ja noch angucken, wenn euch das interessiert. Ne? Ist jetzt nur, also früher nannte man sowas mal, man unterhält sich. Ne, man tauscht Argumente aus und das ist nun wirklich nicht Wutbürgertum oder irgendwie die Leute in irgendeine Ecke richten oder irgendwer, der vor seiner Weltkarte steht und sagt, imagine my shock und irgendwelchen Kram irgendwie versucht zu skandalisieren oder so. Ne? Also finde ich absolut nicht. Und ja. Ja, das war schon ein bisschen übertrieben für Holger. Ich habe da auch nicht unbedingt liken können, durch das Video. Ja, ich habe ja auch ein paar Videos von dem angeguckt und was mir halt auffällt ist, es ist ein bisschen seltsamer Stil. Im Chat wurde gerade gesagt, ähnlich wie Tucker Carlson. Dafür habe ich nicht genug Tucker Carlson gesehen, dass ich das vergleichen kann. Ja, ich auch nicht. Aber kann gut sein. Aber Carlson macht doch eigentlich immer dieses, dass er so guckt irgendwie der hat doch immer dieses komische Stirnrunzeln, was so sein Trademark ist und das habe ich jetzt beim Reichel noch nicht gesehen. Genau, also sowas nicht, aber was mir auffällt, er liest alles halt vom vorgefertigten Text vom Teleprompter ab. Das merkt man, weil er sich halt oftmals korrigiert. Mhm. Und das ist vom Stil halt seltsam, der macht halt einen One-Take. So, weil ja, und da hat der Holger sich auch drüber aufgeregt und gemeint, so, ja, dann nimm das doch wenigstens nochmal neu auf. Und am Ende von Holger sein Video bei YouTube kam dann wieder dieses Ding, wo er YouTube ausspricht, ne? Und ja. Also Holger jetzt. Deswegen also würde ich auch sagen. Holger, ich hab dich lieb, aber das. Also ich will jetzt nicht sagen komödiantisch, aber es wirkt einfach ein bisschen seltsam. Ja, so ein bisschen auf professionell gebürstet, aber irgendwie unprofessionell umgesetzt. So, ich weiß nicht, ob er sich damit selber so einen Gefallen tut. Vielleicht sollte er die Sachen doch lieber mehrmals aufnehmen und zusammenschneiden. Mhm. Ich weiß, das wäre jetzt nicht so ein großer Stilbruch. Aber das fällt mir halt immer auf, weil da kommt er halt immer aus dem Flow so raus. Das soll wahrscheinlich so nachrichtensprechermäßig wirken. Und meinetwegen. Ja, sicher, die bei der Bild, die können auch nicht so neu anfangen. Ja, also generell habe ich nicht so ein Problem damit, nur es fällt halt wirklich auf, weil er sich halt sehr oft verspricht. Ja, aber das Drinlassen ist für ihn vielleicht auch so ein bisschen, hey, authentisch. Weißt du? Ja, also wie gesagt, ich weiß nur nicht, ob er sich damit so einen Gefallen tut, weil es bringt einem schon so ein bisschen aus dem Flow raus. Kann dem teilweise dann nicht so ganz folgen. Aber ja. So, mich aus dem Flow gebracht hat die Woche der Sanakan. Ich weiß nicht, ob er im Chat gerade da ist, aber vielen Dank nochmal mit diesem netten Hinweis, der ein wenig Recherche nach sich gezogen hat. Wir haben hier die Dana Maar, die haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Die Gegenspielerin sozusagen von der Frau Vollbrecht, die angeblich ihr Haus verlassen hat und Ähnliches. Und dann haben wir also hier rechtskonservative Hofberichterstatterin von Frau Vollbrecht möchte mich interviewen. Dann taggt man noch schnell den Arbeitskreis der kritischen Juristen in Berlin, die diese ganze Demo-Ansage gegen Frau Vollbrecht vom Zaun gebrochen haben. Erinnert ihr euch noch an die Dame mit den tendenziösen Fragen, die zugleich der Verhaltensphysiologin cringeworthy Raum zur Selbstinszenierung gab? Denken die, wir sind dumm. Und dann geht es halt um die Frau Antje Hildebrand. Hier wurde auch eine persönliche Nachricht offensichtlich geteilt auf der rechten Seite, was halt auch eigentlich kein richtig guter Stil ist. Und dann haben wir, ich weiß nicht, kannst du das linke Bild größer machen? Ansonsten gehen wir direkt dann mal auf die Seite. Wir haben hier nämlich praktisch einen Ausschnitt aus einer Webseite, die sich INRUR nennt. Initiative Recherche und Reflexion, was ich schon mal einen sehr lustigen Namen finde. Das ist so ein bisschen Orwell-mäßig oder auch Normannenstraße-mäßig, je nachdem, wie man denkt. Und dann haben wir hier also den Eintrag von Antje Hildebrand, der Journalistin, die Frau Maar um ein Interview gebeten hat. In den Kategorien und Rubriken rechtskonservative, anti-emanzipatorische Journalistin, einflussreiche, reaktionäre, anti-emanzipatorische und braune Publizistinnen. Das ist ein starker Tobak. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, nachdem der gute Sanakan mir das geschickt hat, was ist das denn, Initiative, Recherche und Reflexion? Da können wir vielleicht gerade mal drauf gucken. Okay, über 35 Jahre Recherche, über 10 Jahre Initiative, Dingsbums und Recherche. Aus Überzeugung und Idealismus mit radikal emanzipatorischem Anspruch gegen Ausbeutung, Herrschaft, Irrationalismus, Kapitalismus etc. Ja. Für Aufklärung, Emanzipation, Humanismus, Menschlichkeit, Kosmopolitismus und Solidarität. Ich möchte lösen. Ja. Was ist Kommunismus? Stadtimpressum. Aufgrund der Akteure der Braunzone sowie der unter Rechtsstaat dokumentierten Realität, aufgrund der Existenz von AntisemitInnen jeglicher Couleur sowie Anhängerinnen des Irrationalismus ist INRUR, der gesellschaftlichen Mehrheit, den bürgerlichen, redaktionären Strukturkonservativen, den Libertären, den Anhängern hierarchischer, reformistischer und kapitalismuskonformer Parteien, also den GegnerInnen einer radikalen Aufklärung und Emanzipation, ein Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch, ein Sandkorn im Getriebe, es zu bekämpfen gilt. Wenn das wenigstens Aufklärung richtig wäre, ne? Wenn das wenigstens stimmen würde, wenn sie radikal aufklären würden, aber nein. Ja, also mein Highlight war von den Sachen, die da geteilt worden sind, aus dem Ding, war, dass sie diesen Historiker Wolfsohn da irgendwie als Rechtsextremisten irgendwie hingedreht haben oder so. Er ist ein Jude himself, oder? Ja, genau. Wolfsohn. Also. Wollen wir vielleicht einfach mal die Anna Schneider eingeben? Gibt's die da? Mhm. Einfach mal eingeben. Ja, ich habe jetzt hier einen Archive genommen. Aber ach so, schade. Ja, ich hätte mich schon gewundert. Dann lese vielleicht ich was draus vor. Ja, nee, okay, ich hab's gleich. Ja. Anna Schneider. Okay. So, da sehen wir schon. Anna Schneider ist eingeordnet in die Kategorie Braunzone. Gucken wir doch mal, was das bedeutet, Braunzone. Ja, kannst klicken. Also das ist wirklich. Wenn man da guckt, dann hast du eine Farbe. Genau. Wegen bla bla bla, die Akteure, Staat, Parteien, Organisationen, Medien. Ich bin auch überhaupt nicht irre, verstehen Sie? Ich habe hier aber lauter rote Fäden gespannt. Und dann musst du nur auf das Inhaltsverzeichnis darunter gehen. Und dann siehst du ein riesiges Inhaltsverzeichnis, was da alles dazugehört. Da kannst du dann auch die Braunzone nach Geburtsdatum sortiert abrufen. Ja, die sammeln seit 35 Jahren. Ne? Tote Neonazis gibt es auch. Burschenschaften. Braune Professoren, braune Historiker, braune Pädagoginnen und so weiter und so fort. Braune Homos, antizionistisch, antisemitische Juden, anti-emanzipatorische Schwarze, RenegatInnen und KonvertitInnen. Salonfaschismus. Braune Kulturschaffende, braune Ökologie. Alles. Alles ist die Braunzone. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Candace Owens, lol, Kanye West. Gehen wir mal zurück zu Anna Schneider vielleicht. Roberto Blanco ist ein Anti. Verdammt nochmal, warum hat mir das keiner gesagt, dass ich ein Anti-brauner Dingsbums bin? Oh Mann. CSU-Ehrenmitglied ist ja so gut. Ein bisschen rechts muss sein. Ja. Dann kommt der Adolf von allein. Ja, Chefreporterin der Springer Zeitung Die Welt, davor Auslandskorrespondentin für die NZZ in Berlin, davor Gründungsmitglied des österreichischen Medien- und Rechercheprojekts Addendum, das was fehlt, der Quo Vadis, Veritas Privatstiftung, des rechtskonservativen Red Bull-Milliardärs Dietrich Mateschitz. Außerdem ist Anna Schneider eine anti-emanzipatorische rechtskonservative Frau. Was sonst, gern? Kapitalismus. Und natürlich eine einflussreiche, reaktionäre, anti-emanzipatorische und braune Publizistin. Dann kommt hier eine lange, also man könnte sagen, hier wird sich schon einige Mühe beim Datensammeln gegeben. Hier wird ihr Artikelauswurf mit der letzten Pflege vom 10. Juli 2022. Hier wird ordentlich gearbeitet. Ja. Und hier unten kann man dann auch noch den Twitter-Account direkt anwählen, ihre Arbeitsstellen, ihren Facebook-Account, ihr LinkedIn, ihre Welt N24-Geschichte. Und dann kann man auch gleich hier unten, haben sie dann extra noch einen Button eingebaut für die schnelle Google-Suche nach Anna Schneider. Ist das nicht nett? Artikelauswurf, das ist auch schon eine Bezeichnung, ne? Das ist doch Auswurf, ne? Ja, also man kann natürlich auch Don Alfonso finden, man kann diverse andere Leute auf dieser Plattform finden. Man könnte sagen, es sei eine Liste missliebiger Personen. Man könnte da, wenn man eine jammernde Journalistin aus Berlin wäre, sicherlich auch sagen. Wie schreibt sich denn der Wolfssohn 2? Ich glaube mit 2 S. Also Wolfssohn. Ja. Nee. Doch, aber Michael Wolfssohn heißt er. Ja. Hm. Aber okay, ich hab haben jetzt Sie keine den gelöscht, Ahnung. Vorsichtshalber? Oder schreibt er sich ohne H? Ich kann es dir gerade nicht sagen. Aber ja, hier ist also jeder, der den nicht gefällt, dieser Person oder den Personen, ich weiß es ja nicht, ich vermute jetzt mal nicht hinter allem gleich eine linksradikale Verschwörung, aber man kann hier diverse Leute halt finden und diverse Informationen über diese Leute finden. Und wenn man jemanden doxen oder was rausfinden will, hat man hier schon mal alle frei verfügbaren Geschichten. Das ist doch eine feine Sache. Klasse. Arschlöcher. Ja, hier haben wir ja eine von den, wie ich sie nenne, Promo-Prostituierten. Also. Upsi. Ne? Was meinst du? Das ist eine Kurtisanenmoderne. Naja, sie ist eine Postmoderne und sie ist eine Prostituierte. Und meint hier, die Jagd ist eröffnet auf 2 Minderheiten, Doppelpunkt, Transfrauen und Prostituierte. Warum trifft es gerade uns? Ach so, na klar. Und was mir natürlich da aufgefallen ist, ist, dass so Leute wie die Vollbrecht und ja auch viele, bei denen sie da jetzt auch diese YouTube-Channel-Betreiberin, bei der Vollbrecht ihren Vortrag da damals gehalten hat und so, die sind ja auch in dieser Abolitions- oder wie sich das nennt, Gruppierung da, also für ein nordisches Modell, also Prostitution verbieten, freier bestrafen, Geschichte da involviert und das sieht sie natürlich nicht so, ist ja auch ihr gutes Recht, aber ich finde halt, ja, auch, also diese Überschneidung, die gibt es natürlich an der Stelle, aber wenn man sich den Artikel halt durchliest, dann ist es halt schon. Ja, also sie hat auch an der Humboldt-Universität studiert und zwar Philosophie. Und genau so ist der Artikel auch geschrieben. Also es ist alles, ja, da Kapitalismus hier und man muss die Leute, die Transmenschen halt raushalten, weil die ja nicht der Norm entsprechen und so weiter und so fort. Also es ist dieses ganze Postmoderne halt eben, dass das nur Herrschaftsverhältnisse sind, wird ja auch erwähnt, das Wort. Na, also quasi die Herrschaftsverhältnisse, die sagen ja quasi, was erlaubt ist und nicht erlaubt ist und was normal ist und nicht normal ist. Und das wird ja alles einfach nur festgelegt von den Herrschaftsverhältnissen. Und das hat ja gar nichts mit der wirklichen Realität zu tun. Und sowas lernst du halt an der Humboldt-Uni, wenn du da Philosophie studierst. Und dass es nur 2 Geschlechter gibt, ist natürlich, ja, das lernt man nicht im Philosophiestudium an der Humboldt-Uni, aber dafür an der Realschule im Biologieunterricht. Und ja, dass halt die Herrschaftsverhältnisse und so weiter und so fort. Und da wird es halt ein bisschen abstrus, weil auch da wieder, ne, also diese Trans-Debatte, das wird ja hier quasi falsch dargestellt, dass man jetzt, dadurch, dass man sagt, es gibt nur 2 Geschlechter, das ist ja übertrieben, dann zu sagen, dass die Leute nicht wollen, dass du jetzt irgendwie in dem Nachtclub oder so irgendwelche Vorführungen hast von Transsexuellen oder so, oder auch, wenn man sich alleine Musiker anguckt zum Beispiel, da hast du auch überdurchschnittlich viele Männer, die irgendwie sich schminken und weiß der Teufel nicht wie was. Na, also es ist ja nicht so, dass jetzt Leute losrennen wie die Frau Vollbrecht oder so und irgendwie sagen, dass diese Leute das nicht machen sollten. Darum geht es ja gar nicht. Do you really want to hurt me? Das lässt sich ja auch nicht vermischen mit diesen Dingen, dass man halt sagt, wir wollen die Leute nicht in der Frauensauna haben und so. Aber das wird hier natürlich getan. Es wird einfach behauptet, dass da jetzt unbedingt diese Normalität hergestellt werden müsse, weil ja irgendwelche Rechtskonservativen das gerne so wollen. Ja, die wollen das vielleicht so, aber die Leute, die sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, sind vielleicht auch Rechtskonservative, aber sind ja bei weitem nicht nur Rechtskonservative, weil das nun mal so ist. Ne? Und die Frau Vollbrecht und auch diese Leute, die prostitutionskritisch sind, sind sehr links aus meiner Sicht. Also ich habe da aus dem rechten Lager jetzt noch nicht so viel zu gehört zu diesem Thema. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich mit Gott und Sittlichkeit oder so da auch was dran auszusetzen hätten. Aber ja, aus anderen Gründen. Also, und sie sagt ja hier auch im Endeffekt, dass das ein bisschen, oder nicht ein bisschen konfirmiert, dass das halt auch eine männerhassende Dimension hat. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum diese linken Feministinnen da was dagegen haben. Und das sieht sie ja hier im Endeffekt auch so, aber vermischt das dann wieder mit irgendwelchen Reaktionären. Ja, also da wird aus meiner Sicht nicht so wirklich ein Schuh draus auf jeden Fall, aber es ist mal wieder so ein Lehrstück halt dafür, was da an Argumentativen halt kommt von jemandem, der an der Humboldt-Universität postmoderne Wokeness studiert hat und jetzt hier versucht, in seiner Sache hier irgendwie zu argumentieren. Dafür ist dieser Artikel hier auf jeden Fall geeignet. Und was sie sonst noch so schreibt, fand ich auch ziemlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt kontrovers sein soll, aber wir haben hier einen Artikel Ende des Stasi-Stigmas. Das konnte ich nur anlesen, weil das mittlerweile hinter der Paywall ist. Da geht es irgendwie ums Ostdeutschsein. Kann natürlich sein, dass die Überschrift wird sich ja selten ausgesucht von den Autoren selber, aber klingt für mich jetzt so ein bisschen nach Verharmlosung. Und was halt auch hier ein Plädoyer für Kübra Gümüşay ist ein Artikel von der gleichen Autorin. Und irgendwie wage ich das zu bezweifeln, dass es in einer Gesellschaft, wo eine Kübra Gümüşay bestimmen kann, was geht und nicht geht und was normal ist und so, Herrschaftsverhältnisse, Stichwort, da viel Prostitution und Transsexuelle oder Homosexuelle. Ja, wenn das nicht so ein Absolutheitsanspruch hätte, ne? Wenn die nicht so sagen würden, so dass daran erschöpft sich die Analyse oder so, sondern das ist vielleicht Teil der ganzen Sache. Und vor allem, Teil dieser ganzen Problematik, dann würde man vielleicht noch sagen können, das ist okay, das kann man akzeptieren und auch mitdenken oder so. Aber das zu behaupten, dass das irgendwie das Wichtigste an der ganzen Angelegenheit wäre und der wichtigste Part oder so, den man zu bekämpfen hätte, das halte ich einfach für falsch. Ne? Und ich meine, man rentet drüber ab, dass es irgendwelche Konservativen gibt und dann feiert man die Gümüşay. Also. Aber ja, Postmoderne. Da ist sie ja auch zu Hause, die Gümüşay. Und. Ja, stimmt. Mit den Machtstrukturen und so. Ja. Ja, das haben ja viele verinnerlicht, ne? Machtstrukturen? Ich kann euch nicht mehr folgen. Ah, ja, hier haben wir die Gewinner im Rocket League spielen. Das ist dieses Spiel, wo man einen Fußball mit der Hilfe von kleinen Autos in ein Tor bugsieren muss. Und hier haben wir die Damen, die in der Frauensparte halt bei den Weltmeisterschaften sozusagen gewonnen haben. Und oh Wunder, keins der Teams kommt ohne ein Transmitglied aus. Ja. Das ist schon die ganze Pointe. Ist halt die Frage, ne, was bleibt für Frauen dann noch übrig von dem Kuchen? Weil wenn die Entwicklung, die ich jetzt hier sehe, so weitergeht, dann haben wir ja dann am Ende halt nur noch Transfrauen in dem Team, weil die halt einfach mehr Klicks per Minute oder was auch immer hinkriegen und dann, können Frauen sich ja wieder was Eigenes gründen, so. Weiß nicht. Aber wird dann sicherlich auch übernommen. Da heißt es dann, nee, das ist exklusiv. Ihr müsst inklusiver sein und dann kommen die da auch rein und dann gibt es am Ende ganz viele Frauenligen, die immer wieder übernommen werden. Aber weil es auch schöne Dinge im Leben gibt, habe ich euch hier was mitgebracht, was ihr machen könnt, wenn die Weltraumaffen gerade nicht senden. Und zwar ist das ein Vortrag von einer Konferenz in Las Vegas, die im Juli war. Und sie hatten John Cleese zu Gast, und zwar explizit zum Thema woke Entwicklungen in der Kulturszene und wie er sich das Ganze überhaupt vorstellt und so. Großartige 34 Minuten, 56 Sekunden, die ich ihm nur empfehlen kann. Der Mann ist echt ein nie versiegender Quell der Freude. Kann ich jedem fällt mir ein, wir haben überhaupt gar nichts zu, wie ist es, Batgirl? Oh, stimmt, ne? Batgirl, ja. Weiß nicht, hatten wir da letzte Woche drüber gesprochen? Nee, das wäre jetzt diese Woche rausgekommen, dass wir das abgesagt haben. Komplett abgesagt. Abgedrehter Film in Postproduktion, ja, wird nie erscheinen. Wird nachdem sie, sie Testvorführungen gemacht haben. Oh, ja. Ja, also Leute mutmaßen ja, dass es vielleicht an der generellen Ausrichtung jetzt liegt, weil ja auch diese Firma jetzt irgendwie verkauft wurde. Also Warner. Filmsparte ist jetzt irgendwie bei Discovery mit drin, glaube ich. Ich glaube, ja. Und die haben einen neuen Oberboss, ja. Und der soll wohl gesagt haben, nee, wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Und es war ja so, dass sie die Rolle hier von der Barbara Gordon, ist das ja, glaube ich, also die Tochter von dem Polizisten, mit dem Batman da immer zusammenarbeitet. Die ist ja das Bad Girl und das ist ja normalerweise auch so eine Rothaarige gewesen. Und wie das ja in letzter Zeit häufig passiert ist, werden diese rothaarigen Frauen dann irgendwie immer geray-swapped durch schwarze Frauen ersetzt. Und das war auch in diesem Fall wieder der Fall. Ja, zuerst hat das ja diese Ruby Rose gespielt. Nee, ich glaube nicht. Die erste Season, doch. Die erste Season nee, war das Ruby was anderes. Rose. Das war Bad Girl. Nee, das ist diese Serie. Ja, aber der Film, der jetzt kommt, ist mit der Darstellerin, die ab der zweiten Staffel die Rolle von Ruby Rose übernommen hat. Das gehört schon dazu. Ja, auf jeden Fall. Und der Witz ist, man hat da auch zwei ganz woke, also Spezialisten gewählt, also irgendwie marokkanische Regisseure als Duo, zwei Brüder oder so, oder Freunde. Und die haben sich so gefreut, so einen diversen und wanns, was ich, und hin und her Film zu machen. Sie haben sogar Michael Keaton sich geholt. Also da hat man so auch so Shenanigans irgendwie mit Dimensionsreise und sowas überlegt. Vielleicht, dass er dann den alten Bruce Wayne spielt irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Film fertig und man hat ihn komplett in den Giftschrank gelegt. Und man sagt, dass wohl auch Supergirl, der Film liegt auch auf Eis. Und der Typ, der den Flash spielt, da gibt es ja auch einen Kinofilm, dieser Ezra Miller, der dreht ja immer weiter durch irgendwie. Ich verfolge das nur so am Rande, aber der hat wohl irgendwie mehrere Schrauben locker. Und ist dementsprechend, sieht das dafür für Warner DC, sieht es im Moment sehr düster aus. Ich hoffe einfach, dass dieser Hinweis auch, dass das auch ein Hinweis ist, wie der Drinker so schön sagt, dass halt The Message sich irgendwann abgenutzt hat und die Leute halt für The Well Message da nicht mehr ins Kino gehen. Okay, der Chat korrigiert mich auch gerade. Ruby Rose war Bad Woman, nicht Bad Girl. Ja, stimmt. Mea culpa, mea maxima culpa. Ich habe nichts davon gesehen. Ich habe alte Comics aus den 90ern von Batman. Da fand ich den gut, aber heute. Ja, und dann kommt ja auch noch hier Aquaman 2, der mehr Ballast mit sich trägt als irgendwie das durchschnittliche U-Boot. So. Wegen Amber Heard. Ja, der hat halt Amber Heard auf dem Buckel. Und der Drinker hat ja auch schon gesagt, entweder sie schneiden ihren Part halt so weit runter, wie sie können, oder sie müssen halt damit leben, dass Leute einfach sagen, nö, da gehe ich nicht rein. Was ja auch lustig ist, weil das ist ja eigentlich fast schon eine Woke-Art zu reagieren. Also in den Film nicht zu gehen, weil was weiß ich, somebody is racist oder irgendwas. Ja, ich habe jetzt mal noch einen Artikel mitgebracht hier von der Süddeutschen. Die haben sich, glaube ich, vorgenommen, in möglichst wenig Zeilen möglichst viele Buzzwords zu verwursteln. Und zwar geht es da um die Commonwealth Games, die Ja, die angeblich inklusiv, klimaneutral und nachhaltig sein sollen. Queer auch, queer. Ja, muss man vielleicht nochmal erklären. Das ist ja quasi so eine Art Olympischen Spiele, nur für Nationen, die zum britischen Commonwealth dazugehören. Aber über die oft brutale britische Kolonialgeschichte erfahren die 5000 Sportler aus 72 Ländern und Territorien wenig. Sind die bestimmt auch alle geil drauf. Das ist ganz wichtig. Auch, ne? Ich will jetzt hier nicht Sport treiben, ich will erstmal meine Geschichtslektion haben. Ja. Und was sie lustigerweise ja hier auch drin schreiben in diesem Artikel, ist, dass sie da ja so ein Zeichen gesetzt haben, in dem irgendwie derjenige, der da den Stab in die Arena gebracht hat, ein Homosexueller ist, weil das ja. In wie vielen Staaten von den Commonwealth-Staaten noch gegen das Gesetz verstößt, wie sie hier schreiben. Und da kann man ja nur sagen, ja, scheinbar waren die ja nicht krass genug drauf mit ihrem Kolonialherrschaftsding oder so, dann 35 Staaten vom Commonwealth. Mhm. Ansonsten hätten sie denen ja das vielleicht mal da mal erzählt. Ne? Also ich fand das auch damals so lustig, vor 2-3 Jahren oder so gab es ganz viele Artikel über Indien und was das für ein Shithole ist, angeblich wegen den bösen Engländern, aber dann haben sie dann irgendwie geschrieben, ja, hier und die Gerichte entscheiden dies, das, jenes. Ja, und wer hat die gegründet, diese Gerichte? Die bösen Kolonialherren, ne, also. Aber das sind ja so zweischneidige Dinge, die sie dann wieder nicht wahrhaben wollen. Stattdessen schreiben sie irgendwas über George Floyd und irgendwelchen Kram, dass das ja da nicht genug Widerhall gefunden hätte jetzt in der englischen Sphäre und so ein Zeug. Und das welche Glaubwürdigkeit können die Commonwealth Games heutzutage noch bieten in einer Zeit, in der sich auch Staaten bewusst vom Verbund abwenden? Nur so, Barbados ist ja kurz eine Republik, Jamaika ringt auf Reparationszahlungen, ja gut, das kommt noch dazu. Ne? Wir können den Sport nutzen, um über Geschichte und Gegenwart kritisch zu diskutieren, sagt Geoff Thompson, der stellvertretende Verwaltungsratschef der Commonwealth Games. Ja, für mich beginnt die eigentliche Arbeit nach den Wettbewerben. Ja, ich finde es nur halt interessant, dass sie solche Sachen da wieder nicht sehen, obwohl sie es hier selber reinschreiben halt. Ne? Also, weil in England ist es nicht illegal, Leute. Und, ja. Ja. Ja, Süddeutschland auch ein bisschen typisch, ne? Dass sie da so mitgehen. Ja, mal gucken, ob die sich bei Katar auch beschweren. Ja. Oh Gott, die uralte Nummer mit den Hitlerbeinen in Italien haben sie wieder rausgezerrt. Ach so, das ist schon älter, ja? Ah, okay, sorry, dann habe ich den. Ach, die Nummer kenne ich seit über 10 Jahren. Okay. Der Artikel ist ja relativ neu auf jeden Fall. Ja. Und zwar in den gut hier, eine Flasche Hitlerwein gibt es schon ab 8,50. Der befremdliche Tropfen werden vom Weinhandel sowieso aus Norditalien vertrieben. Doch neben Hitlerwein bietet die Firma auch andere merkwürdige Weine mit faschistischen Diktatoren auf dem Label an. Auch Stalin und Lenin dürfen dabei nicht fehlen. Ja, finde ich ja wesentlich. Sind das keine geschützten Namen wahrscheinlich, ne? Stalin, Lenin, Hitler. Natürlich nicht. Eigentlich für die bekannten kommunistischen Massenmörder habe man die Kommunist Collection ins Programm aufgenommen. Ja. Komischerweise beschwert sich darüber keiner, oder? Das ist ein bisschen so ein Sarkasmus. Ne? Das ist auch in dem einen Video mal von der Frau Kracher, Stichwort persönliche Aussagen, was ich gesehen habe, wo sie da irgendwie erzählt, so ein als Expertin eingeladen ist. Da sagen sie auch irgendwie, dass sie ihr eine Flasche Wein geschickt haben, weil sie ja so eine Weinliebhaberin ist. Ich sehe sie jetzt schon nach Italien aufbrechen. Dan im Chat stellt die richtigen Fragen, warum der Wein nicht 8,80 kostet. Zum Beispiel. Ja, 8,88 müsste eigentlich kosten, ne? Genau. Das wäre ja wahrscheinlich. Also, der gute kostet vielleicht 18,88. Wer weiß. Der teure. Aber wie gesagt, also die Geschichte gibt es schon. Man sagt, okay. Cool, sicher 20 Jahre. So, jetzt waren wir in Italien, jetzt gehen wir nach Spanien. Und okay, zwar Sexstellungen und Kondomspiele, Eltern empört über Porno und Jugendfahrt. Eine Jugendveranstaltung in der spanischen Stadt mit sexuellen Inhalten hat Medienberichten zufolge mehrere Eltern stark verärgert. Bei der Veranstaltung des Jugendamtes der Stadt Villa Sal de Mar bei Barcelona hätten die Teilnehmer im Alter von 12 bis 30 Jahren was? Das ist wirklich eine ungewöhnliche Grenze. Geschicklichkeitsübungen unter anderem mit dem Mund Kondome auf Stöcker ziehen. Stöcker? Was ist denn Stöcker, Fokus Online? Was schreiben denn bei dir für Leute, Fokus? Wer liest das Korrektur? Stöcke, ja. Und sexuelle Stellungen nachahmen sollen. mit Auto-Übersetzung aus dem Spanischen übersetzt wahrscheinlich. Ich weiß, ja. Zudem hat ein Mädchen einen Luftballon hinter ihrem Po halten müssen, den ein Junge nach hinten mit seiner Hüfte zum Platzen bringen musste. Aus Knetgummi sollen die Teilnehmer Penisse und Vaginas formen oder mit Honig bestrichene Bananen ablutschen, wie die Zeitung weiter unter Berufung auf die Eltern berichtet. Die Stadt reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Die Stadt räumte später einen Kommunikationsfehler. Na, immerhin. Weil die Eltern nicht vorab über den Inhalt der Veranstaltung am 22. Juli informiert worden waren. Ziel der Veranstaltung sei es gewesen, einer schon bei jungen Jugendlichen von Pornos beeinflussten Sicht aus Sexualität entgegenzuwirken, die oft von Machismo und Gewalt geprägt sei. Ay caramba. 12- bis 30-Jährige. Was für abartige Sachen laufen da in Spanien? Und gleich darüber, auf dem Artikel habe ich noch eine tolle Umfrage. Sollte es in Deutschland ein Recht auf Menstruationsurlaub geben? Nein. Gleich mal das Ding nach rechts ziehen. Ja, das ist ein Archiv. Verdammt. Was? Ja, kommen wir zu etwas Lustigem. Wenn du dich scrollst, da ist so ein GIF, wo das auch dargestellt wird. Es ist nicht wirklich anstößig, aber ein bisschen suggestiv. Kann man, glaube ich, hier zeigen. Ja, hier geht es um ein, sowas wie ein Public Service Announcement aus Korea. Und darüber das Bild, das müsste sich auch bewegen. Muss man nicht draufklicken, dass das Video abspielt. Aber ja, es geht im Endeffekt um Knoblauch. Es gibt eine Stadt in Südkorea, die ist besonders bekannt für ihren tollen Knoblauch. Hongseong heißt die. Und die haben, um ihren tollen Knoblauch zu bewerben, haben die einen kleinen Werbespot gemacht. Eine Parodie, eine Persiflage auf einen bekannten koreanischen Film, wo im Endeffekt ein Mann im schwarzen Anzug, also in schwarzen Klamotten gekleidet, mit einem Knoblauch als einer Knoblauchknolle als Kopf reinkommt. Und die Dame ist ganz aus dem Häuschen und freut sich über den tollen Mann, der ja sagt so suggestive Sachen, ach, der Knoblauch ist ja so kräftig und so hart und ich kriege nicht genug vom Knoblauch. Und an sich eine ganz lustige Parodie, aber ist einigen Leuten relativ schlecht aufgestoßen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, weil natürlich wird die Frau da degradiert, ja, und Knoblauch. Ach so, das Knoblauchgesicht nicht, oder was? Ey. Ja, der ganze, die Werbung musste wieder zurückgezogen werden und es hat trotzdem einen guten Werbecharakter gehabt für das County, aber sieht man mal wieder, in Asien sind die teilweise richtig crazy, weil schon fast cringeworthy die ganze Angelegenheit, aber lustig meiner Meinung nach, aber ist nicht erlaubt, zu viel Anzüglichkeit für Knoblauch ist nicht erlaubt in Südkorea. Und wenn dir das nicht passt, kannst du ja nach Nordkorea gehen. Genau. Klimakrise und erhöhte Temperaturen beeinflussen die Fruchtbarkeit, sagt uns die Wienerin, das Magazin für Wienerinnen. Die erhöhten Temperaturen führen zu schlechterer Spermienqualität und erhöhen die Risiken von Fehl- und Totgeburten. Dann kommt ein relativ langer, zwei relativ lange Absätze darüber, dass es nicht so gut ist, wenn schwangere Frauen, hochschwangere Frauen bei großer Hitze an die Luft gehen. Ja, aber was hat das mit dem fucking Klimawandel zu tun? Die Temperaturen, die wir jetzt haben, in den letzten Tagen hatten, gab es in der Form auch schon vorher. Und wenn das so gefährlich für schwangere Frauen ist, dann frage ich mich wirklich, wirklich, wie hat Afrika als Kontinent es geschafft, sich eine menschliche Bevölkerung zu erhalten? Da soll es angeblich noch wärmer sein und teilweise sogar noch länger am Stück als bei uns Wienerinnen. Ja, es wird ja von den Insekten auch behauptet, dass sie darunter leiden würden, dass es, wenn es wärmer wird, dass sie Fruchtbarkeit abnehmen würde. Das hatte ich auch für ein Gerücht. Die das züchten, die versuchen, eine besonders warme Umgebung herzustellen, weil die sich sehr besonders wohlfühlen würden. So. Aber auch Männer sind von einer steigenden Temperatur betroffen. Die große Hitze führt zu einer verminderten Spermienqualität, da die einzelnen Spermien durch Wärmeträger werden und damit nicht mehr schnell genug sind, um ein Ei zu befruchten. Wo ist ja da, wo das da zur Sache geht mit den Eiern und dem Ganzen an, und da ist es meiner Meinung nach 37 Grad heiß. Immer, ne? Irgendwie, also nur so. Jetzt mal als Denkanstoß für die Redaktion der Wienerin. Vielleicht über das nachdenken, was man da so schreibt. Ja. Klar, es kann Hitze in diversen Fällen zu irgendwelchen Problemen führen. Auch bei Schwangeren, auch bei Männern, vielleicht sogar bei Spermien. Aber einfach mal so einen Artikel raushauen, damit man wieder mal was für den Klimazug geschrieben hat, ist halt nicht immer die schlauste Idee. Ja, so sieht das aus. Achso, hier hat der Fokus berichtet mit Bezug auf den Bayerischen Rundfunk, dass unser Fracking-Gas oder das Gas, das noch zu frecken wäre in Deutschland, dass da irgendeine offizielle Stelle gesagt hätte, das würde ja noch Jahrzehnte dauern, bis man das überhaupt rausholen könnte. Die Aussage konkret war aber von dem Amt, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis das verbraucht ist. Ja? Also es ist ein totales Missverständnis hier vom Bayerischen Rundfunk, die das aber reintreten, sag ich mal so. Aber es ist eben Quatsch, das Gas selber könnte innerhalb von einem Jahr oder vielleicht sogar von einem halben Jahr schon gezapft werden. Das erste. Ja, aber Mammon. Bis das dann aufgebraucht ist. Das dauert vielleicht Jahrzehnte. Aber nicht, bis das gezapft werden kann. Das ist der Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Der Faktenfuchs. Was die für ein blödes Zeug erzählen. Da hat sich der Reichert übrigens auch drüber aufgeregt, über die ganzen Faktenchecks, die es alle so gibt. Und, das werden ja auch immer peinlicher. Ja, und auch, dass sie halt nur so Verlautbarungen von irgendwelchen Ministerien halt verbreiten, und das ist in diesem Fall ja auch wieder passiert. Ja. Und da haben sie es noch nicht mal richtig verstanden, was die hier schreiben. Also, Faktenfuchs. Ja, die haben das verbraucht, was sie verbraucht genannt haben, haben die als nutzbar oder so interpretiert. Ne? Ab dem mit dem nutzbar, und die haben gesagt, bis da und dann ist noch was, reicht das wahrscheinlich oder so. Also was total anderes, ja, genau. Mhm. Liga, völliges Missverständnis. Wie sehe ich das auch schon auf anderen Plattformen gesehen? Also dieses kleine Video vom Bayerischen Rundfunk, das geht durchaus rum. Ne? Ja, kommen wir schnell zu einer Studie von der Universität Bonn. Das ist jetzt schon die zweite Iteration, die an die derzeitige Lage auf dem Gasmarkt angepasst wurde und die im Endeffekt aufzeigt, was sich in Verbrauch, in der Industrie, Energiesektor und Haushalten bewegen muss, damit wir es auch wirklich durch den Winter schaffen. Im Endeffekt muss 25% zusätzlich zu dem, was wir jetzt schon reduziert haben, noch reduziert werden. Das ist eine etwas, das wird sehr schlecht kommuniziert, wie das ist, weil wir haben ja schon 24% reduziert, aber wir müssen nochmal 25% mehr reduzieren. Nur so nebenbei. 5% davon kann überhaupt nur aus dem Stromsektor kommen, weil das nicht der Hauptverlauf ist, ja, und diese Grafik ist ganz gut. Hier sehen wir die letzte Berechnung, die gemacht wurde. Die gelbe Linie ist die einzige Linie, die realistisch funktioniert, ja, weil in allen anderen Szenarien sind wir ab Mitte Januar bei negativen Gasspeicherständen. Das ist eine rein rechnerische Angelegenheit. Man kann ja nicht mehr aus den Speichern rausziehen, als es gibt. Ne? Das heißt, das würde dann komplett zu Notabschaltungen führen. Aber mit der Berechnung, die gemacht haben, ne, unter der Annahme natürlich, dass die Flüssiggasterminals funktionieren und dass 25% wirklich reduziert werden, könnten wir es rein rechnerisch schaffen, wenn nicht noch weitere wirtschaftliche Schocks dazukommen. Also wenn auch der Strom weiterhin gut produziert werden kann, wenn man wirklich den Strom reduzieren kann. Ja, es muss 45% von dem, was verstromt wird, muss eingespart werden. 16% das, was Haushalte benutzen, muss eingespart werden. Und 26% muss in der Wirtschaft eingespart werden, damit das ganze Szenario so gut funktioniert. Und es darf nichts Zusätzliches passieren. Sowas wie, ja, dass Kraftwerke nicht hundertprozentig gefahren werden können, weil der Wasserstand so niedrig ist, wie es im Moment der Fall ist. ja, ne, das. Also auf Kante, auf absolute Kante genäht. Was sind die? Ja, es geht. Also es ist noch ein gewisser Sicherheitspuffer drin, weil, wie es hier auch steht, 30% werden exportiert. Das heißt, wir beliefern auch noch Polen und Schweiz und Österreich noch mit Gas, was die dann auch noch verbrauchen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Es wird noch mit einem gewissen Sicherheitspuffer gerechnet, weil halt viele Sachen halt auch noch schief gehen können. Nochmal Klammer auf, wie im Moment, dass halt die Kraftwerke ihre Kapazität reduzieren müssen, weil die Wasserstände so niedrig sind, weil denen das Kühlwasser fehlt, beziehungsweise weil halt die Binnenschifffahrt gerade auch nicht ganz funktioniert, nicht genug Ressourcen haben, die sie verfeuern können. Kohletransport funktioniert nicht mehr so richtig, deswegen. Was ist jetzt FSRU? Das ist das, Flüssiggasterminals sind das. Okay, also wenn wir zwei neue bauen und noch dazu die Nachfrage um 25% reduzieren, ja. Genau. Dann geht's. Aber dann geht's. Der Bau dauert aber schon ein bisschen, oder wie das? Ja, man muss nämlich dazu sagen, das, was aus den Gasspeichern rauskommt, das ist 20% von dem, was generell verbraucht wird. Der Rest muss sowieso permanent ins Netz eingespeist werden, aus Norwegen, aus Holland, von anderen Gaslieferungen. Die Gasspeicher, da liegt ein sehr starker Fokus drauf. Aber ja, wie gesagt, das, was da in den Gasspeichern drin ist, deckt nicht die Nachfrage. Es muss trotzdem weiterhin ins Netz eingespeist werden aus dem Ausland, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay. Ja, und ja, der Großteil wird einfach, ja, also ich meine, realistisch gesehen, ich sage jetzt einfach, knall jetzt einfach mal ein Szenario an die Wand. Wir werden nicht dazu kommen, die Gaskraftwerke, die Strom zu produzieren, um 45% zu reduzieren, den Verbrauch. Das wird einfach nicht klappen. Da das nur 5% des Gesamtverbrauchs ist, ist es gar nicht mal so schlimm. Aber was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die wirtschaftliche Tätigkeit extrem nachlassen wird. Ja, also es wird gerechnet, dass 20% weniger Produktivität in der Wirtschaft dadurch passiert und dass wir gleichzeitig eine Verteuerung haben um 30% in diesen Branchen. So. Es gibt Alternativen, die in der Studie beschrieben werden, die in dem Artikel auch beschrieben werden, aber das ist wirklich ein blanker Hohn. Ja, die letzten 20 Jahre haben wir ja wegen der Energiewende und wegen der Anpassung an die CO2-Neutralitätsziele haben wir sehr große Teile der Wirtschaft verändert. Ja, und ein sehr großer Teil, der gemacht wurde, ist, dass in Produktionsstätten sehr viel umgestellt wurde von Öl auf Gas, weil Gas generell einfach ja, als klimafreundlicher gilt, als beispielsweise Öl zu verbrennen. Und jetzt haben wir genau den gegenteiligen Trend. Jedes Unternehmen, was in den letzten 10, 20 Jahren ihre ganzen Produktionsmaschinen auf Gas umgestellt haben, aus eben genannten Gründen, die versuchen jetzt so schnell wie möglich wieder umzubauen, dass sie halt mit Diesel oder mit anderem Öl funktionieren. Weil Diesel und anderes Öl tatsächlich im Moment, zumindest im Gegensatz zum Gas, sehr günstig ist. Das hat nur leider jetzt zwei Sachen zur Folge. A, dass diese ganzen Klimaschutzziele sowieso wir in der Pfeife rauchen können. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und es wird eine große Nachfrage nach diesen zusätzlichen Öl- und Dieselkapazitäten geben. Das heißt, die Preise werden steigen und die Frage ist, gibt es überhaupt genug Angebot, dass das funktioniert? Ja, weil wir ja russisches Öl und Gas, russisches Öl ja gar nicht mehr haben wollen, beziehungsweise nur noch das, was durch die Pipeline kommt, alles, was per Schiff verschifft wird, kriegen wir ja nicht mehr. Gut, wir kriegen es auf dem Umweg über Indien oder sowas als raffiniertes Endprodukt. Aber der, ja, das wird einfach, ne, es ist schon eine sehr seltsame Situation. Was da muss man aus Kohle wieder Öl machen. Ja, also auf Kohle haben die ganzen Sachen nicht umgestellt, aber wenn die das machen würden, dann hätten wir auch noch eine größere Kohlemangellage, als wir sie jetzt haben. Mhm. Ja. Und ja, ihr müsst jetzt ganz hart bleiben, ne? Die Politiker haben euch nicht die Wahrheit gesagt. Gasmangel wird zu einem Stromproblem werden. Und zwar genau aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe und genau aus der Prognose, die ich gesagt habe. Ja, es wird nicht möglich sein, die Gaskraftwerke im Winter abschalten zu können. Ja, weil wir einfach den Strom brauchen. Wir benötigen den einfach. Ja, sehr interessant, dieser Tagesschau-Artikel, dass der auch so ein paar Verschwörungstheorien genannt hat, wie die sogenannte Dunkelflaute, was ja heißt, die Sonne scheint nicht und der Wind weht nicht, dann muss einfach mehr Strom aus anderen Energieträgern produziert werden. Ja. Und ja, Gas ist einfach ideal dafür, hat aber auch ein Problem. Wenn die die Kraftwerke können so gebaut werden, dass sie lange Anlaufzeiten haben und Effizienzgas verbrennen, oder sie können so gebaut werden, dass sie innerhalb von Minuten hoch und runter geregelt werden können, aber dann nicht mehr so effizient das Gas verbrennen und sehr viel Gas verbrauchen. Letzte Variante haben wir gemacht. So, die meisten Gaskraftwerke in Deutschland laufen einfach nicht wirklich effizient und verbrauchen mehr Gas, als sie brauchen müssten, weil wir die halt immer brauchen, um so hoch und runter zu regeln, je nachdem, was an Wind- und Solarstrom eingespeist wird. Hatte halt alles die Strategie, wir haben genug Gas, das Gas ist billig, das Gas ist weniger CO2-intensiv als Kohle und andere Sachen, Atomkraft brauchen wir sowieso nicht. Und ja, diese Strategie, die geht jetzt einfach total nach hinten los. Ja, und wenn wir gerade gehört haben, wir verbrauchen gar nicht so viel Gas in den Stromkraftwerken, nur 5% von dem, was eingespart werden muss von den 25%, aber die werden wir nicht einsparen können. So, das wird einfach nicht passieren, das wird an der Realität scheitern, weil einfach zu viel schief läuft im Moment. Deswegen kann man einfach nur sagen, der Plan wird, ne, es ist noch mit einem gewissen Sicherheitspuffer versehen, aber diesen Sicherheitspuffer, den werden wir voll ausreizen müssen. Ja, und dann muss man auch sagen, diese ganzen Planungen, die gehen ja nicht nur bis zum Winter, die gehen ja bis Mai nächsten Jahres. So, also wir haben das Problem nicht nur in den Wintermonaten, sondern wir haben den halt auch noch im Februar, März und April nächsten Jahres. Ja, und aber hier steht ja auch im Einleitenden, dass es mit den Atomkraftwerken zusammenhängt. Dass man das, also verstehe ich jetzt mal so auch, dass man das mit der Beibehaltung der Atomkraftwerke auch vermeiden könnte eventuell. Ne? Das ist ja das, ja, was umstritten wird immer. In Bayern selbst ist es doch, glaube ich, so, dass da relativ viele. Wir reden hier immer nur um einstelligen Prozentbetrag. Ja, sicher. Einstellige Prozentbeträge können sich natürlich summieren. Ne? Ja, wir haben einfach keine Reservekapazität mehr. Das ist das Problem. Ja, und deswegen, wenn die Leute die ganzen Heizgeräte per Strom anschalten, weil sie das Gas sparen müssen, da gehen wir in 2% hoch im Stromverbrauch. So, das ist ja der Punkt. Ja, 20% mehr Grundlast war ja die Prognose. Wenn die Leute, die jetzt alle die Stromgeräte gekauft haben und die Gasheizung zu Hause haben, wenn die tatsächlich im Winter nutzen würden. Es passt einfach alles nicht so zusammen. Ne? Deswegen werden da noch einige weitere Einsparmaßnahmen auf uns zukommen, was das angeht. Es wird auf jeden Fall nicht dabei bleiben, dass man nur die Beleuchtung von irgendwelchen Gebäuden abschaltet oder sowas. Ja, aber ihr habt jetzt Gasmangel wird zum Stromproblem. Ja, Umlage haben sie beschlossen heute. Seltsam, wer hätte es gedacht? Ja. Ja, ein kurzer Blick ins Nachbarland, in die Schweiz, weil die sind von dem ganzen Problem auch betroffen im Endeffekt. Und paradoxerweise hat das jetzt bei denen dazu geführt, dass die extrem auf Holz setzen in der Schweiz. Ja, also das, was bei uns die Heizlüfter sind, ist in der Holz, in der Schweiz sind das die Holzöfen. Bei uns ist es auch schon gut teurer geworden, das Brennholz. Unter anderem deswegen auch, ja, die Lage auf dem Markt ist paradox, obwohl die Preise steigen, kaufen die Leute immer mehr. Deswegen ist der Markt mittlerweile ziemlich leergefegt. Die Schweiz benutzt zum Heizen sehr viel Gas. Durchschnittlich über 50% aller Haushalte werden mit Gas geheizt, was mehr ist als hier in Deutschland. Und die stellen halt alle jetzt mittlerweile auf Holzöfen um. Ne, Holzpellets gibt es schon gar nicht mehr. Und Holz muss ja auch erstmal ein paar Jahre getrocknet werden, bevor es dem Markt zur Verfügung steht. Deswegen kann man da nicht so schnell die Kapazitäten ausweiten. Der Markt an Holz ist im Endeffekt leer gekauft in der Schweiz. Und das hat natürlich auch Folgen für andere Märkte. Ne? In Deutschland haben wir ja auch ähnliche Tendenzen. Nicht so krass wie in der Schweiz, aber das ist halt das Paradoxon. Die Schweiz hat halt auch noch einen größeren Sicherheitsgedanken, als wir den in Deutschland haben. Die werden durch diese ganze Gasknappheit und Energieknappheit auch betroffen sein. Wir teilen uns ja die Netze mit denen auch. Nicht in so einem Ausmaß, wie es in Deutschland der Fall sein wird, aber sie werden auch betroffen sein. Ja, und die richten sich da drauf ein. Ja, und die Problematik wird einfach nicht besser werden. Ja, es knirscht einfach an zu vielen Ecken und Enden im Moment. Wie gesagt, wir haben jetzt schon das Problem wegen der Hitzewelle, dass wir jetzt schon teilweise Energieengpässe haben und mehr Kraftwerke laufen lassen müssen, weil die alle nicht bei voller Kapazität gefahren werden können. Dass wir also einen höheren Ressourcenverbrauch jetzt haben, als er ursprünglich geplant war. Und wir reden hier, wie gesagt, immer über Puffer von 10, vielleicht 15%, bis halt wirklich ganz schlimme Sachen passieren. mit Zwangsabschaltungen oder Netze, die kippen und die dann auch wieder gewisse Anlaufzeiten wieder haben. Ich bin mal gespannt, wann die Tagesschau darüber berichtet, dass wir bald geplante Stromabschaltung haben werden wegen Brownouts, weil das ist ja das Problem. Genau darauf läuft das Ganze hinaus. Ja, ich wünsche es mir nicht. Ich hoffe auch, dass wir dafür ganz, ganz viel Glück haben, dass noch irgendwas passiert, dass nicht das eintritt, was mathematisch mittlerweile als relativ sicher aussieht. Ne? Und wird auf jeden Fall komisch. Nun, die Leute das Mobiliar aus den städtischen Einrichtungen und machen sie es warm. Ne? Tja, um kurz die Überleitung zu machen, wer ja auch an unser Stromnetz angeschlossen ist, ist die Ukraine. Ja, die ist ans europäische Stromnetz angeschlossen. Und wir bekommen ja auch Strom von denen. Also europaweit. Ne? Ins europäische Netz wird das eingespeist. Ja. Und unter anderem bekommen wir den Strom halt auch aus dem größten Atomkraftwerk in der Ukraine. Das ist in Saporitschka. Und das haben die Russen ja vor ein paar Monaten eingenommen. So, und die haben es auch schön weiterbetrieben. Ne? Das Personal, was dort arbeitet, hat die ganze Zeit weitergearbeitet. Die Reaktoren laufen wie sie im ganz normalen Modus. Ne? Die Ukrainer bekommen Strom und wir bekommen den Strom auch. So, das einfach nur zur generellen Lage da. Aber jetzt ist das Kraftwerk nochmal in die Nachrichten gekommen, weil irgendwer hat das Kraftwerk bombardiert. Wer wird das wohl gewesen sein? Das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Haben sich die Russen ihr eigenes Atomkraftwerk bombardiert? Ich weiß es nicht. Es war kein gezieltes Bombardement, es wurde nur eine Hochspannungsleitung und ein Nebengebäude dabei in Betracht beschädigt. Einer der 5 Reaktoren, glaube ich, wurde abgeschaltet. Oder sind 6? Egal, einer von den Reaktoren wurde abgeschaltet aus Sicherheitsmaßnahmen, weil halt eine von den Hochspannungsleitungen kaputt gegangen ist. Aber generell keine Katastrophe. Allerdings ist das natürlich eine ziemlich ungute Situation für alle Beteiligten, ja, wenn da auf dieses Atomkraftwerk bombardiert wird. Wenn man sich auf der Landkarte anguckt, liegt das Atomkraftwerk auch mehr oder weniger genau an der Frontlinie. Der einzige Grund, warum es keine Frontlinie ist, ist, weil es halt an einem See ist. Und die eine Seite des Sees ist unter russischer Kontrolle, die andere Seite des Sees ist unter ukrainischer Kontrolle. So. Hätte keiner ahnen können, dass da nochmal was passiert. Ja, ich hoffe mal, dass die da nicht so bescheuert sind, die Sache eskalieren zu lassen, weil ich glaube, ein zweites Tschernobyl will keiner wirklich haben. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, es gibt Anti-Atomkraft-Gegner, die sich nicht über die Katastrophe freuen würden im eigentlichen Sinn, aber die, denen es zumindest politisch was bringen würde. Aber ich glaube, selbst die sind nicht so zynisch, dass sie sich sowas herbei wünschen würden. Hoffe ich mal zumindest. Ja, es ist einfach auch eine sehr seltsame Berichterstattung darüber. Ja, es wird geschrieben, das ist von russischen Truppen besetzt. Ja, aber keiner weiß, wer es bombardiert hat. Die beschuldigen sich gegenseitig. Also wie gesagt, ich meine, relativ eindeutig, wer das Atomkraftwerk da bombardiert hat. Ne? Und kann ja auch ein Fehler gewesen sein. Ne? Aber war ja auch nur eine Leitung oder so. Ja, das ist ähnlich wie mit dem Amnesty International Bericht über die Ukraine. Ich meine, ich habe hier kurz die Sache aus dem amerikanischen State Department über die Ukraine letztens vorgetragen. Im Endeffekt steht im Amnesty International Bericht Ähnliches drin. Nur gehen die noch ein bisschen mehr auf diese ganzen Kriegssachen ein. Wer hätte es gedacht, ja, dass in der Ukraine viele Sachen schieflaufen? Die mussten sich ja jetzt, beziehungsweise haben sich ja jetzt auch entschuldigt dafür, dass die den Bericht gemacht haben. Die haben zwar die Erkenntnisse nicht zurückgenommen, aber haben sich entschuldigt, dass sie den Bericht gemacht haben. Auch sehr dystopisch. Der Ukraine-Krieg geht weiter und ich hoffe, dass die bald endlich mal eine Lösung finden, sich an den Verhandlungstisch setzen wieder und weitermachen. Ne? Das mit dem Getreide funktioniert ja jetzt auch. Ne, warum nicht weitere Sachen? Ja, bevor es auch noch in Taiwan knallt. Ich erwarte es allerdings erst mal. Deutschland akzeptiert nicht, wenn ein großer Nachbar einen kleineren überfällt, sagt Außenministerin Baerbock. In Richtung Peking, ja. Das heißt dann, dass Deutschland sich jetzt in Zukunft mit den großen Gegnern anlegt. Ja, was soll das heißen? Also ich finde die Baerbock, was die so raushaut, aber die Leute sind ja begeistert von ihr. Russland warf sich auf einer UNO-Konferenz rücksichtslose nukleare Rhetorik vor. was auch immer nukleare Rhetorik ist. Ne? Das ist irgendwie. Also ich finde es, fand es nur bemerkenswert, dass wir jetzt demnächst scheinbar mit China irgendwie im Krieg sind oder so. Mit der Baerbock ist das alles möglich, habe ich den Eindruck. Ja, also die wirtschaftliche Abkommen mit China haben wir noch nicht gemacht. Wollt ihr gerade so in den Kopf kommen? Diese ganze, das ganze Rassel, Säbelgerassel. Ja, ich meine, wenn China Taiwan angreift, hat das innenpolitisch. Trump hätte das wahrscheinlich auch alles abgezogen, ne? Was die Baerbock dann macht. Also. Ja, gut, aber Trump hat ja nichts zu geben. Aber was hat denn die Böck-Böck zu geben? Was können wir denn geben? Helme? Ich hole meinen großen Bruder. Ja, wahrscheinlich. Sascha Pallenberg und ein paar Helme. Die Friedensboje Ricarda? Ich meine, die akzeptieren Taiwan doch nicht mal als eigenständiges Land. Ne? Ich erinnere nur an das Taipei-Institut. Ja, wir haben das Taipei-Institut und das ist quasi die Botschaft von Taiwan in Deutschland. Wir akzeptieren Taiwan nicht mal als eigenständiges Land. Ja, also der erste Schritt, um irgendwie Glaubwürdigkeit herzustellen, wäre halt Taiwan als eigenständiges Land anzuerkennen. Aber das traut sich ja keiner. Außer Trump hat das gemacht. Trump hat es gemacht, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich finde, wir haben ein bisschen mehr Zurückhaltung da doch angeworfen. Ja, also diese ganze Taiwan-Sache. Konfliktträchtigen, wenn man in so einem Umfeld von Fettnäpfen sich bewegt, dann muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Und nicht eben. Also die Chinesen werden Taiwan nicht angreifen, weil die Baerbock was sagt, und die werden Taiwan auch nicht angreifen wegen der Nancy Pelosi. Nee, das nicht. Aber die Baerbock muss doch auch Konsequenzen von ihren Aussagen dann ziehen. Dann ist sie mit drin halt. Was soll der Quatsch, ne? Müssen wir nicht auch noch haben. Ach, die war auch schon nicht mit drin mit ihrem plagierten Buch und mit solchen Sachen ist sie auch nicht mit drin. Genau. Na, sie ist nicht mit drin, wir sind dann mit drin. Ja, wir sind auch nicht drin. Ja, wollen wir mal sehen. Ja, die Chinesen haben an sich derzeit ganz andere Themen. Ne? Die bauen ja im Hintergrund ein alternatives Weltwirtschaftssystem auf, zusammen mit Russland. Ja? Ein weiteres Zeichen, nachdem Saudi-Arabien das gemacht hat, macht es Russland jetzt auch, dass man im Endeffekt in Yuan Staatsverschreibungen ausgibt. Ja, das ist eine Stärkung des Yuan als internationale Welthandelswährung. Das eröffnet Russland neue Möglichkeiten, mit anderen Ländern zu kooperieren, um Sanktionen zu umgehen. Das eröffnet die Möglichkeit, dass Leute, die sich weigern, ihre Gasrechnung oder anderen Rechnungen in Rubeln zu bezahlen, dass sie die in Yuan beispielsweise bezahlen, weil das noch einfacher konvertierbar ist jetzt in Russland. Und es ermöglicht halt Russland, Devisenreserven in Yuan aufzunehmen, macht sich unabhängiger vom US-Dollar damit, beziehungsweise kann über den Umweg, über den chinesischen Kapitalmarkt leichter an Devisen rankommen. Und es ist halt interessant, was da für Sachen passieren auf dem Weltfinanzmarkt, dass halt diese ganze US-Dollar als Welthandelswährung, Leitwährung, wird immer mehr ausgehöhlt von Indien, von China, von Russland. Ja, und Türkei will es auch Iran spielt auch eine große Rolle. Ja, ich meine, Iran ist ja auch noch sanktioniert, ne, auch wegen Atomthemen. Aber mit China und Russland treiben die ja auch regen Handel. Ja, und heute habe ich noch gehört in den Nachrichten, dass die Türkei auch jetzt in Rubel. Ja, genau, die Türkei akzeptiert auch den Rubel. Guter Hinweis, ja. Ja. Ja, immer mehr Druck auf den Dollar. Ja, anderes Thema, anderes Glück. Warum Männer früher sterben? Hier hat angeblich eine Studie jetzt endlich mal eindeutige Beweise geliefert. Also nicht nur dafür, dass das so ist, sondern auch für die Gründe wohl. Und der Grund, der hier genannt wird, ist ein schwindendes Y-Chromosom. Das heißt, dass die X-Chromosomen sich einfach länger erhalten würden und der Zusammenhang zwischen dem Y-Chromosom und dem Altern an sich wohl signifikanter ist als der mit dem X-Chromosom oder so. Ob das vielleicht dann immer so viel ausmachen muss und ob das in den unterschiedlichen Ländern auch die unterschiedliche Dauer, die Männer kürzer leben, erklärt. Das finde ich ist noch weiterhin fraglich. Ne? Das ist zwar ein ganz netter Erklärungsansatz hier für ein grundsätzlich längeres Leben von Frauen, aber diesen Unterschied der einzelnen Länder erklärt das eben nicht. Ne? Und, ja, zum Beispiel Russland ist ja mit einem großen Unterschied behaftet. Da sterben die Männer irgendwie 15 Jahre früher als die Frauen oder so. Und das wird natürlich auch was mit Wodka und so weiter zu tun haben. Aber das wird dann eben nicht benannt. Ne? Es ist jetzt das Y-Chromosom. Schuld. Ja, das finde ich ganz witzig, da hat jemand rausgefunden. Das ist Regenwasser der Erde, in den meisten Fällen sogenannte, also krebsauslösende Forever Chemicals beinhaltet. Also unser Regenwasser nicht sauber genug ist nach so und so Richtlinien. Da stand da auch dabei, PFAS Guidelines, ja. Also so sind die Gefahren der, also keine Ahnung, manchmal sind so die solche Gefahren, warnen sie zwar nicht, aber es wäre ja auch nicht mehr unbedingt unrealistisch vor dem, wie heute überall gewarnt wird. Also fand ich eigentlich nur eine lustige Meldung. Forever Chemicals, das ist aber ein hochwissenschaftlicher Begriff. Ja, ist auch in Anführungsstrichen. Ja, hier haben wir eine topaktuelle Nachrichtenmeldung aus dem Jahr 2018, ist aber heute genauso aktuell wie damals. Warum? Weil das ein Thema ist, das seit über 20 Jahren aktuell ist. Ich hätte jetzt einen Artikel aus 2014, 2012, 2006, 2000 holen können. Ist immer das Gleiche, da tut sich einfach überhaupt nichts. Es geht im Endeffekt um die Binnenschifffahrt. Ja, wir haben 7300 Kilometer langes Netz von Schiffbahnen, Flüssen und Kanälen in Deutschland, wo halt sehr, sehr viele Waren verschifft werden. Ne? Generell haben wir das Problem ja schon angesprochen, wie es gerade aussieht, dass die Binnenschifffahrt derzeit nur auf 25% ihrer Kapazität fahren kann, weil die Wasserstände niedrig sind. Aber der zweite Grund sind halt, dass die ganzen Kanalanlagen und Schifffahrtanlagen in einem ganz schlimmen Zustand sind. Ja, ein Beispiel. 170 Schleusen gibt es. Ja, in den letzten 20 Jahren wurden 7 Schleusen erneuert. Von denen. Und alle müssen erneuert werden innerhalb der nächsten 10 Jahre. Sonst funktioniert einfach gar nichts mehr. Es ist absoluter Notstand an allen Ecken und Enden. Es wird jedes Jahr wird ein Investitionspaket im Verkehrsministerium aufgelegt, weil die Lage so katastrophal ist. Ja, 8 Milliarden Euro hier, 5 Milliarden Euro da. Aber was jedes Mal passiert, ist, dass diese ganzen Milliarden, die für die Wasserwege eigentlich gedacht sind, die fließen dann in den Straßenbau, die fließen dann in Ausbau der Bahnnetz oder in irgendwelche anderen Töpfe, werden die umgeleitet. Bei alle Verkehrsminister machen das immer so. Und deswegen bricht das System komplett zusammen. Ja, und jeder, der damit was zu tun hat, weiß das auch. Ja, deswegen gibt es auch einen extremen Nachwuchs an Fachkräften, was das angeht. Ja, keiner macht irgendwie Wasserbau bei den Ingenieuren, weil die alle genau wissen, die finden eh keinen Job, weil da wird immer großartig was angekündigt, aber es passiert nichts. Ja, den Studenten wird aktiv abgeraten davon, das zu studieren. Das ist einfach ein riesiges Infrastrukturproblem, was uns jetzt gerade besonders in den Hintern beißt, weil wir einfach nicht schnell genug die Kohle zu den Kohlekraftwerken bekommen, dass die genug Strom produzieren können, dass wir mehr Strom haben, dass wir weniger Gaskraftwerke benutzen werden müssen. Ja, diese Thematik hängt sehr eng damit zusammen. Jetzt wird ja der Güterbahnverkehr, da wird ja jetzt quasi der Kohle- und andere Ressourcentransport wird priorisiert, was natürlich Nachteile für alle anderen Gütertransporte hat, aber das hängt sehr stark damit zusammen. Ja, weil da werden einfach Mengen verschifft, das geht nur auf Schiffen, ja, mit LKWs, das kann man total vergessen, Züge sind nicht sehr viel besser als LKWs, aber um Längen besser als LKWs, was die Tonnage angeht, aber an den ganzen Schiffen geht einfach nichts dran vorbei. So, und das Schifffahrtnetz ist total kaputt, ja, also die Zahlen sind so katastrophal. Das bröckelt einfach nur vor sich hin. Was haben die in den letzten Jahrzehnten mit dem Geld gemacht, was sie ihnen gegeben haben? Ja, wie gesagt, das wurde umgeleitet in die Bahn, in den Straßenbau, in andere Projekte oder. Ja, aber das war auch alles kaputt. Brücken im Arsch, Streckenmarode. Wo haben die das Geld hingetan? Wir haben keine Panzer dafür gekriegt, wir haben keine Schienen gekriegt, Wasserwege nicht, Straßen. Die Parkplätze an den Häfen sind in Ordnung. Genau, die Parkplätze an den Häfen. Haben sie doch gezeigt neulich von der Elbe, dass da verschiedene Häfen tatsächlich gebaut wurden für teuer Geld, an denen praktisch keine Schiffe irgendwie anlanden. Aber die LKW-Parkplätze, die dahinter sind und zu den Häfen gehören, die sind natürlich reparaturbedürftig gewesen und so weiter. Und deswegen haben sie das so in dem Bericht überhaupt erst, weil sie da so viel Geld in Erneuerungen gesteckt hatten, in der Reparatur da von diesem Hafen. der eben keine Schiffe wie gesagt, anlandet. Ja, man muss das einfach sagen, das ist nicht publikumswirksam genug, ja. Ich meine, wann kriegt denn man das mal mit, dass es da Probleme gibt? Wenn man auf einem Passagierschiff eine kleine Ausflugsfahrt macht oder so? Das ist übrigens derzeit in Teilen Deutschlands untersagt, auch wegen den niedrigen Wasserpegeln. Ja. Ja, auf der Elbe war es, glaube ich, genau. Wie wenn eine Autobahnbrücke zusammenstürzt. Und da hing auch das mit dem Wasser, mit dem Wasserstand zusammen, dass da teilweise gar keine Schiffe landen konnten und so weiter. Da musste nur bei sehr hohem Wasser hin. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit, aber der andere Teil der Wahrheit ist, dass man ja die Wasserstände regulieren könnte, wenn die Schleusen ordentlich funktionieren würden. Ja, ich meine nur, dass das Geld da hingegangen ist, eben in sozusagen in die Wasserwirtschaft, aber dann doch in Infrastruktur für LKWs in dem Fall zum Parken, ne? Für große Parkplätze und so weiter. Das Geld ist da schon hingeflossen, aber es hat dann nicht unbedingt viel bewirkt, was den Wasserverkehr da angeht. Oder so. Also es ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Es wurden Milliardenpakete aufgelegt und am Endeffekt wurde das ganze Geld doch nicht zielgerichtet in die Wasserwirtschaft gepackt, sondern du hattest einfach einen riesigen Topf und aus diesem Topf wurden andere Projekte bezahlt. Ja. Hauptsächlich für Bahnen und für Autobahnsachen. So wird es gelaufen sein. Ja. Weil da halt auch das Geld an allen Ecken und Enden fährt. Nur da ist es halt publikumswirksamer. Ne? Jetzt geht es los. Aber es hat ja alles nichts mit allem zu tun. Da können wir froh sein, dass alles nichts mit allem zu tun hat. Ja, doch, die afrikanischen Fossilien, die haben was mit dem Loch Ness hier zu tun, sehe ich gerade. Ja, haben wir noch ein lustiges Thema zum Schluss. Und zwar, die Paläontologie hat eine interessante Entdeckung gemacht. In Nordafrika hat man mehrere Fossilien gefunden, die darauf hinweisen, dass Dinosaurier, ja, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man es auch auf der rechten Seite, gewisse Wasserdinosaurier nicht nur im Meerwasser heimisch waren, sondern auch im im Süßwasser quasi. Eine Sekunde. Laut draußen. Ja, im Süßwasser heimisch waren und dementsprechend könnte man davon ausgehen, dass auch in einem See wie im Loch Ness Dinosaurier früher gelebt haben könnten. Einziger Haken an der Sache ist, in Loch Ness gibt es erst seit 10.000 Jahren. Die Dinosaurier, die sind seit, glaube ich, 60 Millionen Jahren, war es. Also, woraufhin sich diese Nachricht in rosa Logikwölkchen aufgelöst hat. Genau, also BBC. Das ist wieder ein von der BBC Qualitätsjournalismus aus England. Ne? Ja, hört sich gut an. Theoretisch könnte das Loch Ness Monster existiert haben, nur passt das mit der Timeline irgendwie nicht so ganz. Ne, also vor 66 Millionen Jahren wäre das letzte Exemplar von denen ausgestorben quasi. Und der Loch Ness See hat sich vor mehr als 10.000 Jahren, 10.000 bis 20.000 Jahren gebildet. Und aber die Headline ist gut. Haben die Paläontologen auch mal ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen? Ich habe aber einen gesehen, er hat Fußabdrücke gefunden in Dinosaurierabdrücken. Und dann gemeint, da müssen ja die Menschen gleichzeitig gelebt haben. Ne? Genau. Mit den Dinosauriern. Das passt ja doch nicht. Ach, schade, an der Stelle hätte noch gepasst, das habe ich gar nicht eingereicht. Das ging die Woche durch Twitter, dass der Ark Encounter, also dieser Nachbau der Arche, die sie da irgendwo auf dem Berg in Amerika gestellt haben, der klagt jetzt gegen den Bauunternehmer, der die Arche gebaut hat, wegen Regenschäden. Das fand ich auch sehr lustig. Das ist also gut, ja. Warte mal, lieben Herren. Ne? Und ansonsten gilt beim Loch Ness Monster wie immer, gebt ihm keinen Dollar. Also wenn ihr ihm Dollar gebt, kommt es wieder. Ich dachte 3,50. Verdammt nochmal, du hast es gesagt, Chris. I gave him a dollar. She gave him a dollar. Ja. Ja, schaut euch auch nochmal, falls ihr es nicht schon gemacht habt, unseren Sonderstream vom Donnerstag an. Der ist auch sehr aufschlussreich. Genau, weil jetzt 3 Stunden noch nicht mal ist ja auch ein bisschen wenig. So, da hat man bestimmt noch Bock auf Affen. Kann ich mir schon vorstellen. Ne? Und Donnerstag, der war auf jeden Fall gut. Achso, ich habe gerade noch gelesen, dass Frau Schlesinger jetzt doch zurückgetreten ist, auch als RBB-Intendantin. Ja, stimmt. Brechende Neuigkeiten. Ja. Wie auch als RBB-Intendantin ist sie zurückgetreten. Ja. Okay. Hat man ja erklärt, wie aussichtslos die Lage ist. Gehe ich mal von aus. Ich kriege jetzt aber Arbeitslosengeld oder was, ne? Eine Abfindung oder ist das, wahrscheinlich. Oder ist das selbstverschuldet? Die kriegt Zugriff auf Johannes Kahrs Schließfach und kann sich da ein bisschen was rausnehmen. Das finde ich schlecht. Sie darf sich die Armaturen von ihrem Waschraum rausreißen. Ja, wenigstens das. Das ist ein Demokratie-Waschraum, würde ich sagen. Wenn der nicht existieren würde. Genau, stimmt. Würde, der Beweis, dass die Demokratie funktioniert. Beziehungsweise das Gabensystem. Ja, was der Feuer dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht ändern. Geht nicht in den Wald, solange noch Waldbrandgefahr ist. Geht dann in den Fluss und sagt dort den Bäumen Hallo. Ach, geht in den Wald, es sei denn, ihr seid um Berlin oder da in der Gegend. Dann... Ja. Aber du weißt, es ist gefährlich im Moment. Man kann den Wald auch von außen betrachten. Wenn er explodiert, dann besser. Dann ist es besser. Ja, ihr meint diesen Munitionsbrand da, ja. Ja, aber insgesamt sind die Wälder momentan sehr trocken. Hätten sie es auch Silvester. Je weniger Menschen da rumhängen, umso besser ist es eigentlich. Wenn sie Silvester verkauft hätten, statt das da rumstehen zu lassen, hätten Leute noch was verdient und so weiter. Ich gerade, ja. Genau, geht in den Wald, das Holz ist schön trocken, habt ein bisschen Feuerholz für den Winter. Ceterum censeo Bayern München esse de Länder. Ja, der Zettel hat auch geschrieben, Failed City. In Berlin brennt es, weil dort mitten im Wald trotz vielfacher Warnung 25 Tonnen Sprengstoff lagern. Berliner Politik hat sich lieber um Transgender-Toilette und 40 Seiten langer Sprachregelung für politisch korrekte Sprache gekümmert. Ja, ist so. Ja. Ja, das bestätigt alle Leute, die immer sagen, haben wir nichts Besseres zu tun. Ja, aber ich dachte, der Wald brennt wegen dem Klimawandel. Nein. Moment mal. Das ist überhaupt praktisch nirgendwo der Fall und auch nicht wegen Sonneneinstrahlung oder so. Du musst ja schon eine Lupe bei haben oder ja. Die meisten Brände passieren sowieso wegen Brandstiftung. Das ist ja das Erstaunliche. Also Brandstiftung ja dann eben auch ungewollt, ne? Ungewollte Brandstiftung. Ja, dass du das einfach deine Kippe so unachtsam wegwirfst. Oder wie heißt das denn, fahrlässig, ne? Ja. Ja, in Griechenland war das eine ganze Zeit lang so, dass die im Sommer die Brände gelegt haben, weil es ein Gesetz gab, dass Grundstücke, auf denen Bäume stehen, halt nicht entbaumt werden dürfen, damit da gebaut werden kann. Ja, und es ist auch, glaube ich, mittlerweile bei uns so ähnlich wie in Australien, dass da das Unterholz nicht mehr befreit wird von eben toten Sachen und so. Und das dann eben brennt zu, wenn es mal brennt. Oh Gott, Breaking Back noch zum Ende. So, ja, angeblich in San Francisco oder Kalifornien, wo es diese Szenen da gab, auch passiert sein, dass der Gouverneur das gesagt hat, dass sie das nicht mehr machen sollen, obwohl das ja schon die Ureinwohner da immer gemacht haben, weil sie wussten, dass es sonst brennt. Und ja. Ja, das habe ich auch vergessen. Hier, der Volker Beck, der war ja wieder so ein bisschen unhinged, der gesagt, wer bezahlt diese ganzen Fake-Account-Trolle? Klammern fast keiner mit echten Identität. Diese Trans-Hass- und Pro-Vollbrecht-Kampagne. Gute Verschwörungstheorie. Ist es das Imperium von Beatrice von Storch oder direkt aus Moskau? Ja, der Putin, der ist total da. Da hat der Shit mal wieder so richtig gekickt, wie man in Fachkreisen sagt. Volker. Wisst ihr was dazu? Also Twitter ist genau der richtige Ort, um da eine Frage zu stellen. Und dann, was ist das hier? Verfassungs vom Bund, Bundesministerium des Inneren, Sprecher Nancy Faeser, wisst ihr es? BFV-Bundestag, das Bundesministerium für Verteidigung. Das ist Verfassungsschutz. Verfassungsschutz ist das doch, oder? Das ist Verfassung? Nee. Doch, Verfassungsschutz. Verfassungsschutz ist okay. Der ist auch größenwahnsinnig, der Kerl, ne? Was mit dem los ist, der hatte auch einen relativ vernünftigen Tweet mal rausgehauen die Tage. Also der ist gerade einen tatsächlich. Ja, ich folge dem auch, weil er hin und wieder, also mit den Islamisten ist er jetzt so langsam mal, da kommt er immer in Fahrt. Das ist immer okay eigentlich. Oh, haben die dem schlechten Shit verkauft oder warum? Das sind jetzt Meinungsäußerungen, hier will ich nur mal hervorheben. Ich stelle nur Fragen. Wo man ja, aber Crystal Meth und so kommen ja eher aus dem osteuropäischen Bereich, ja, nicht aus dem vorderasiatischen. Aus Tschechien oder so. Ne? Da diskriminierst du jetzt entweder. Ich kann nicht bestätigen, dass das irgendwas mit Herrn Beck zu tun hat. Doch, den hat man doch erwischt. Ja, aber ich meine aktuell. Ach so, das hat er doch für jemand anders gekauft. Das hat er doch für jemand anders gekauft. Für den Jungen, den er zu Hause hatte. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, das war jetzt Satire. Ja, tschüss. Das darf alles. Genau. Natürlich. Ich muss das aber nochmal sagen. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Lest Miete pro Kopf und Knicklicht und Safe Space. Den treffe ich die Woche. Ja, echt? Fährst du da hin? Ihr habt das zuerst gehört. Weltraumaffen, Russland Connection. Ja, und Volker Beck ist übrigens gerade Professor für Religionswissenschaften in Bochum. Ach, fantastisch. Oh Mann, das finde ich immer am schönsten. Religionswissenschaften, das sind gleich ganz viele, weil das so unglaublich wichtig ist. Der Fokus der von ihm gehaltenen Seminare liegt auf Religionspolitik in der Praxis. Oh Mann. Ja, Chris, ne? Kriegst du direkt einen Hate-Boner. Super top, ja. Religionspolitik. Das ist fantastisch. Die armen Studenten von der Uni Bochum, das ist schon so ein hässlicher Bau, die sind schon depressiv zu 90% und dann kommt sowas noch oben drauf. Weg. Naja. Kulturmarxismus und so. Ja. Das dreht ihn natürlich auch breit, das stimmt schon. Das kommt ja von da auch. Marxismus. Macht's gut, bis nächste Woche. Ach, bei Donnerstag was? Nee, ne? Weiß ich noch nicht. Doch, ja, lasst euch überraschen. Lass mich überraschen.